Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen und irgendwer steht auf dahier. Den will er über die Kastanien tragen. Bei mir ist engelsüß und roter Fingerhut bei mir. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Erster Teil: Der Partisan. Dies ist das früheste Gedicht, das es von Paul Celan selbst gesprochen gibt. Eine Kindheitserinnerung des Mitte-20-Jährigen an sein Geburtshaus in Czernowitz, der ehemaligen Hauptstadt des habsburgischen K&K-Kronlandes Bukowina, gelegen am östlichen Ende des Reiches, direkt an der Grenze zum russischen Zaren. Im Jahr 1920, als Paul Celan am 23. November geboren wird, gehört Czernowitz allerdings bereits zu Rumänien. Und im historischen Abstand wirkt diese mehrfach der Geschichte ausgesetzte Vielvölkerstadt in eine mythische Zone entrückt, in etwas Nicht-Wirkliches. Die historische Situation, in der Celan geboren wurde und in der er aufwuchs, ist atmosphärisch heute kaum mehr nachvollziehbar. Bei Paul Celan ist vieles ungewiss. Je mehr man über ihn weiß, desto mehr schwinden die Sicherheiten. Das fängt mit seinem Geburtshaus an. Den Wind hör ich in vielen Nächten wiederkehren. Bei mir flammt Ferne. Bei dir ist es eng, dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Seit Anfang der 90er Jahre kann man nach Czernowitz reisen. Nach 1945 gehörte die Stadt zur Sowjetunion. Sie lag jahrzehntelang in einem militärischen Sperrbezirk an der Grenze zu Rumänien. Mit der Ausrufung eines unabhängigen Staates Ukraine ist ein neues Kapitel für die Stadt aufgeschlagen, die jetzt Czernowitz heißt. Immer mehr Touristen kamen in den folgenden Jahren, Habsburg-Nostalgiker, aber auch etliche Kulturinteressierte, die auf den Spuren des Tenors Josef Schmidt, des Psychoanalytikers Wilhelm Reich, des Geschichtenerzählers Gregor von Razzori und vor allem des Dichters Paul Celan wandeln wollten. Bald konnte man an der Czernowitzer Hauptstraße ein Denkmal von Paul Celan besichtigen. Man sah ihm allerdings noch an, dass der Bildhauer kurz vorher womöglich noch Lenin- oder Stalin-Büsten geschaffen hatte. Und auch das Haus, das die Adresse Sachser-Ganski-Gasse Nummer 5 hat, zeigte schnell alle Zeichen dieser neuen Erinnerungskultur. Es wurde als Geburtshaus Paul Celans ausfindig gemacht und trägt deshalb eine Skulptur an der Fassade. Da schwingt sich ein malerisch aufgeschlagenes Buch über der Eingangstür. Die Sachser-Ganski-Gasse Nummer 5 hat eine schmucke Jugendstilfassade und hebt sich dadurch auffällig von den umliegenden Häusern ab. Ein beliebtes Fotomotiv, das alle Anzeichen von etwas Habsburgischem und Dichterischem in sich vereint. Im Jahr 2007 kam es allerdings zu einer Irritation. Edith Hubermann, eine in Israel lebende Cousine Celans, besuchte ihre Heimatstadt und bestritt, dass es sich hier um das Haus handle, in dem der Lyriker die ersten 13 Jahre seines Lebens zugebracht hat. Sie habe als Fünfjährige mit dem jungen Celan gespielt. Sie konnten dabei mühelos aus den niedrigen Fenstern klettern und in den Hof steigen. Auf das Haus Nummer 5 in der Gasse, die früher Wassilko-Gasse hieß und dann nach einem Begründer der ukrainischen Schauspielkunst umbenannt wurde, kann das nicht zutreffen. Wohl aber auf das Nachbarhaus Nummer 3, das viel unscheinbarer ist. Und auch was man über die Wohnverhältnisse der Familie Celans weiß, passt hier viel genauer. 3 enge Zimmer für 5 Leute, im dunklen Erdgeschoss zum Hof hin. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Frau Hubermann, die mittlerweile über 80 Jahre alt ist, war sich sicher. Celan wuchs in dem Haus auf, das heute die Adresse Sachser-Ganski-Gasse 3 hat. Es ist als Fotomotiv nicht so gut tauglich wie das bisher mit Celan verbundene. Die Eingangstür, hinten im Treppenhaus, ist rundum mit schwarzem Leder beschlagen, gegen die Kälte und den Zug. Und im Hof sieht man auf den niedrigen Fensterbrettern Kakteen, die gegen ihr allmähliches Grauwerden ankämpfen. Dahinter einen bereits grau gewordenen Vorhang. Die Bevölkerungsstruktur in der mythischen Zeit von Czernowitz, zur Zeit der Habsburger Monarchie, war kaum überschaubar. Und auch in der Kindheit und Jugend Celans war das noch so. 1867, mit der Judenemanzipation, begann ein Zeitalter, das das Goldene genannt wurde. 60% Juden lebten in dieser Stadt, die ansonsten aus lauter Minderheiten bestand. Unter den mehr als 100.000 Einwohnern gab es neben Rumänen, Ukrainern, Polen und Deutschen auch kleinere Minderheiten wie Huzulen, Lipowaner, Zigeuner. Dass die Umgangssprache Deutsch war, lag nicht an den 10% deutschen, schwäbischen Einwanderern, die in der bäuerlichen Vorstadt Rosch wohnten, es lag an den Juden. Sie waren die treibende Kraft des wirtschaftlichen Aufschwungs. Sie wohnten in der Innenstadt, hatten dort ihre Büros und betrieben dort ihre Geschäfte. Mit der rechtlichen Gleichstellung 1867 war für die Juden der Anreiz, sich an die bestehenden Verhältnisse zu assimilieren und Deutsch zu sprechen, noch größer geworden. Nur die einfacheren Schichten sprachen noch Jiddisch. Ein kalter Wintertag ist gäusedig ausgegangen. Ein vergliverter Himmel ist einmütig gehangen über ein kleines Schulchen. Leo Anschel Teitler, der Vater von Paul Celan, arbeitete als Makler im Brennholzhandel und war lange Zeit arbeitslos. In der Familie Anschel, das Anagramm Celan bildete der Dichter erst später, wurde dennoch ganz selbstverständlich Deutsch gesprochen. Es war die Sprache des Aufstiegs. Es war die Sprache des Bürgertums. Mit dem einfachen jüdischen Volk wollte man nichts zu tun haben. Deutsch war die Kultursprache aus dem 800 Kilometer westlich gelegenen Wien. Es war die Sprache Grillparzers und später Hofmannsthals und Rilkes. Es war nicht die Volkssprache, die sich auf den Straßen von Czernowitz allerdings oft mit dem Deutschen mischte. Er verblieben sie in jedem Städtel, wie er sicher noch alle verschwächt und vertilgte Boote mit Roschim. Es ist gewesen Freitag zu nachts, der frier Winter, dicker Erf Schabbes. Noch heute lebt in Czernowitz, in Czernuzzi, der letzte lebende Dichter in Europa, der auf Jiddisch schreibt. Fabeln in der Tradition Itzig Mangas oder Elisa Steinbachs. Josef Burg ist 1912 in einem karpatischen Gebirgsdorf geboren und spricht von den Cheddar-Nächten sowie von der jüdischen Schule, die ihn prägten und ihm Halt gaben. Ist mit Kälte und Finsternis gekrochen über den Städtel, gekehrt Welten und ausgeblost in dem Städtel das letzte bisschen zankende Gewärmtheit. In seiner Dankesrede zum Bremer Literaturpreis 1958 hat Celan einige Wendungen über sein Herkommen geprägt, die seither immer wieder zitiert werden. Er sprach über eine nun der Geschichtslosigkeit anheimgefallenen ehemaligen Provinz der Habsburger Monarchie und über eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. Für das Selbstverständnis wesentlich war der Satz: Das Erreichbare fern genug, das zu Erreichende hieß Wien. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Wien einem anderen Reich an. Celans Stadt hieß nun rumänisch Cernauti. Die deutsche Sprache war, ähnlich wie in Prag Franz Kafkas, eingeschlossen von einer anderen, dominanten und staatstragenden Sprache. Das führte zu einer besonderen Fixierung auf die Literatur und ganz speziell auf die Lyrik. Es gab nicht den langen Atem für einen Roman, für einen Großstadtroman gar. Das Lyrische war konzentrierter Ausdruck eines Lebensgefühls, Indikator für die kulturelle Atmosphäre. Eine fremde, überreizte Welt. Hier konnten Orchideen wachsen. Hier konnten die Worte wie in einem künstlichen Treibhaus gedeihen. Die Lyrik war eine Art Gesellschaftsspiel in den Czernowitzer Wohnzimmern, in den Salons. Sie gehörte dazu wie die Hausmusik. Viele aus der so herangewachsenen Czernowitzer Generation dichteten. Kein ankerloses Tasten stört die Hand. So lautet die erste Zeile in Celans Gesamtwerk. Seine frühen Gedichte sprechen im Ton des alten Wien und im Ton Rilkes. Das Versmaß ist elegisch, voller Trauer und Verzicht. Alles liegt in einem schweren, mächtigen Aroma. Es herrscht eine dunkle Pracht. Ein starker Duft im Süden deiner Seele. Noch in seinem Band Mohn und Gedächtnis aus dem Jahr 1952 sind Anklänge daran zu spüren. Beim jungen Celan sind rilkehafte Arrangements von Wort- und Gefühlsfarben ständig gegenwärtig. Wie-Vergleiche und Enjambements. Manchmal beim Endreim klingt der Vers in jenem Konjunktiv aus, der eine besondere rilkische Spezialität ist. Die Frühlingsschönen sind es nie, die Licht umspielt. Sie leben, dass die Finsternis erküre. Die hellen Herzen holt der Nebelwicht, dass jedes vor ihm seinen Tanz vollführe. Der rumäniendeutsche Lyriker und Übersetzer Ernest Wiechner hat sich intensiv mit Paul Celan und der osteuropäischen Literatur beschäftigt. Wenn man das vergleicht mit dem, was andere in der Zeit dort geschrieben haben, es gibt ja bei ihm dann keinen zufälligen Reim. Sondern die Reime, das ist zwar alles gereimt, das hat auch eine starke Melodik. Das kennzeichnet den Kittner oder den Alfred Marguel Sperber in der Zeit und die frühen Texte von der Rose Ausländer. Aber seine Reime sind nicht die allerbanalsten und sie sind auch nicht zufällig. Also das heißt, da wird nicht ein Wort in den Reim gezwungen, damit der Reim da ist, sondern sie tragen eine Sinnentwicklung weiter. Und das unterscheidet ihn von den Autoren, die ihn dort umgeben haben, die zum Teil älter waren als er und schon länger dort auf Deutsch dichteten. Ob da nun notwendigerweise ein ganz, ganz großer Dichter daraus entstehen muss, das können wir, wenn wir uns in diese Zeit zurückbeamen, auch nicht sagen. Jetzt wissen wir es. Es gibt neben der altösterreichischen Tradition noch eine andere Bezugsgröße für den jungen Celan. Die Heranwachsenden aus den jüdisch-bürgerlichen Kreisen trafen sich in den 30er Jahren in der illegalen kommunistischen Jugendorganisation und sammelten für die Rote Hilfe. Noch sehr viel später, als er in Paris lebte, hat Celan gern die frühen kommunistischen Gesänge angestimmt. Edith Silbermann, eine Jugendfreundin Celans, erinnert sich an den jungen Celan so. Gelegentlich wurde nicht nur diskutiert, sondern auch gesungen. Revolutionslieder wie »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« oder Landsknechtslieder wie »Vom Barette weht die Feder« oder »Flandern in Not, durch Flandern reitet der Tod«. Zuweilen tanzten wir auch übermütig einen Gopak. Paul konnte sehr lustig und ausgelassen sein, aber seine Stimmung schlug oft jäh um und dann wurde er entweder grüblerisch, in sich gekehrt oder ironisch, sarkastisch. Er war ein leicht verstimmbares Instrument von mimosenhafter Empfindsamkeit, narzisstischer Eitelkeit, unduldsam, wenn ihm etwas wider den Strich ging oder jemand ihm nicht passte, zu keiner Konzession bereit. Das trug ihm oft den Ruf ein, hochmütig zu sein. Diese Charakterisierung lässt bereits ahnen, auf welchen Boden die späteren Erfahrungen fallen werden. Celans wichtigste Jugendliebe war Ruth Lackner, eine Schauspielerin am Jiddischen Theater. Bei aller Redegewandtheit war er des Öfteren so sehr vom Gefühl beherrscht, dass er ganz plötzlich verstummte und sich verabschiedete, um später in einem kurzen Brief, den er selbst überreichte, das zu sagen, was er vorher nicht hatte aussprechen können. Am 20. Juni 1940 zogen sowjetische Truppen in Czernowitz ein. Tausende von Einwohnern wurden nach Sibirien gebracht. Die große Katastrophe begann aber ein Jahr später. Im Juli 1941 besetzten Rumänen, die unter deutschem Kommando standen, die Bukowina. Es folgten Deportationen, Ghetto, organisierter Mord. Eine Schlüsselsituation für Celans Biografie ereignete sich in diesen Monaten. Seine Eltern wurden nach Transnistrien, in das ukrainische Gebiet jenseits des Dniester, verschleppt und dort ermordet. Celan selbst, zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, wurde als Zwangsarbeiter in ein Lager in Tabaresti bei Busau eingezogen. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges entstand dasjenige Gedicht, das in der allgemeinen Wahrnehmung so eng mit dem Dichter Paul Celan verbunden ist wie kein anderes. Es ist auf unvergleichliche Weise berühmt geworden, wird in allen Literaturgeschichten als Zeugnis hervorgehoben und als Beleg dafür gebraucht, das berühmte Diktum von Adorno zu widerlegen, nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben. Celan selbst allerdings stand diesem Text schon kurze Zeit später recht skeptisch gegenüber. Bald beklagte er sich darüber, dass die Todesfuge lesebuchreif gedroschen worden sei. Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt. Es ist eine unvorstellbare geschichtliche Katastrophe, die in den Alltag einbricht. Einen Alltag, der stark von kulturellen, von musischen Traditionen geprägt war. Der Fin de Siècle-Ton der Jahrhundertwende, der spätromantische Duktus aus Verklärung und Verzicht wird überdeckt und unmöglich gemacht durch deutsche Märsche, durch Stiefel, Schaufel und Grab. Es ist ein unerhörter Vorgang, der hier geschieht und festgehalten wird. In Czernowitz war alles noch konventionell. Er war Teil einer kleinen bis mittelbürgerlichen jüdischen Familie, auch und in konventionellen Verhältnissen gelebt. Dann bricht diese Geschichte über diese Familie und über diese Landschaft herein, zerstört das alles. Und jetzt ist dieser konventionelle Rhythmus, dieser Wohlklang, der da gepflegt wird, auch noch in Gedichten, die schon von Schlimmem berichten, ist einfach nicht mehr möglich. Die Sprache zerreißt es schier. Jetzt fängt es an zu kratzen, zu knarzen. Jetzt muss ein anderer Rhythmus her für das, was existenziell zu berichten ist. Trotzdem versucht er, zu einer Form zu kommen, die das zusammenhält. Die Todesfuge ist ja zwar, zum einen bricht es die alten Formen, die er benutzt hat, auf, zum anderen landet das nicht bei einem ungeformten Gebilde, sondern es wird zu dieser sogenannten Fuge, dass die Fugencharakter ja nur deshalb hat, weil es diese Wiederholungen gibt. Aber ansonsten die ganze Struktur des Gedichtes ist keine Fuge im klassischen Sinne der Bachschen Fuge. Ich glaube, seine nachträgliche Kritik daran, die kommt daher, dass ihm das Ganze noch zu wohlgeformt erscheint. Roland Reuss, ein herausragender Kenner der Lyrik Celans und Professor für Germanistik in Heidelberg, sieht die Todesfuge und ihre Rezeption als zentrale Weichenstellung in Celans Werk. Also man hat den Eindruck, dass als er das schrieb, er noch meinte, relativ naiv diese Sachen zur Sprache bringen zu können, die alle passiert sind in der Zeit zwischen letztlich der Reichskristallnacht und 1945. Und dass er meinte, er könne so ein Thema erstens in einer größeren Form und nicht in einer konzentrierteren Form behandeln und er könne es eigentlich mit den Mitteln der Metaphorik letztlich der französischen Symbolisten, auch dem, was noch aus der George Hoffmannsthal und Expressionisten-Schule überliefert war. Celan hat dann sehr schnell bemerkt, dass es sowas war wie so eine Art von Exkulpationstext. Also viele Leute, die das zitiert haben, haben das etwas genommen wie so eine Art von, ich übertreibe das mal ein bisschen, Auschwitz-Kitsch. Also es wurde immer an den entsprechenden Stellen vorgelesen, es wurde immer platziert, um zu sagen, ja, da haben wir doch trotzdem noch jemand, der dem Ganzen entronnen ist und der kann da noch so schön die Sachen dichten, dass wir das alle gut finden können. Und das, glaube ich, ist natürlich das Schlimmste für ihn gewesen. Diese Art der Vernutzung von Sprache. Und ich glaube, gerade die Erfahrung mit der Entwendung der Todesfuge hat dazu geführt, dass er seine ganzen poetischen Positionen radikalisiert hat. Im April 1945 kommt Paul Celan in Bukarest an. Er will Czarnowitz entfliehen, der sowjetischen Herrschaftszone, in der er den Stalinismus immer deutlicher wahrnimmt. Mit einem sowjetischen Militärlastwagen verlässt er seine Heimatstadt für immer. Bukarest, die Hauptstadt Rumäniens, verspricht zunächst einen etwas freieren Alltag. Es ist immer noch als das Paris des Ostens erkennbar, mit vielen modernen Bauten aus den 30er Jahren. Celan findet Kontakt zu surrealistischen Kreisen. Und die Zeit in der Bukarester Künstlerszene erscheint im Nachhinein als die glücklichste Phase überhaupt in seinem Leben. Der engste Freund Celans wird hier der 3 Jahre jüngere Petre Solomon. Dessen Erinnerungen wurden aus dem Rumänischen bisher nur ins Französische übersetzt und nicht ins Deutsche. Solomon zitiert darin leitmotivisch einen Brief vom 12. September 1962, den ihm Celan aus Paris schreibt. Ich habe eine Reihe großer französischer Dichter kennengelernt und übersetzt, wie ich auch die Blüte der deutschen Dichtung kennengelernt habe. Manche von ihnen haben mir durch Zueignungen und Widmungen ihre Freundschaft kundgetan, von der ich nur Folgendes sagen kann. Sie erwies sich als ausschließlich literarisch. Aber ich hatte, es ist lange her, Dichterfreunde. Das war zwischen 45 und 47 in Bukarest. Ich werde es nie vergessen. Die 2 Jahre in Bukarest folgen für Celan direkt nach dem existenziellen Schock des Lagers und der Ermordung seiner Eltern. Es ist eine merkwürdige Latenzzeit. Die unmittelbare Erfahrung scheint zu stark zu sein, als dass er sie bewusst bearbeiten könnte. Er überdeckt sie durch ein ausgesprochenes Bohemleben. In der auf Deutsch erscheinenden Bukarester Zeitschrift »Neue Literatur« melden sich in den 70er und 80er Jahren, nach Celans Freitod in der Seine, einige der alten Weggefährten zu Wort. Petre Solomon, rumänischer Jude, war 1944 nach Palästina ausgewandert und 2 Jahre später wieder nach Bukarest zurückgekehrt. Er und Celan lernen sich im Verlag das russische Buch kennen. Celan übersetzt hier mehrere Bücher aus dem Russischen, unter anderem Lermontows »Ein Held unserer Zeit« und Tschechows Bauern. Es ist eine kurze Übergangszeit, bevor sich in Rumänien der Stalinismus durchsetzt. Celan übersetzt auch politische Texte für die Parteizeitung Skintea. Noch sind der von Stalin geprägte Kommunismus und gewisse anarchische Strömungen der Linken, denen Celans Sympathie vor allem gilt, Bakunin oder Kropotkin, im zeitgenössischen Bewusstsein nicht völlig auseinandergerissen. Celans Flucht aus Rumänien im Dezember 1947 hat auch etwas damit zu tun, dass der Stalinismus unausweichlich wird. Celan wohnt, nachdem er in Bukarest angekommen ist, eine kurze Zeit bei Alfred Margold Sperber, damals 47 Jahre alt und der wichtigste Kopf aus dem ehemaligen Czarnowitzer Literaturzirkel. Celan spielt später ein paar Mal darauf an, wie er sich bei Sperber ein Bett auf dem Küchentisch richtet, in der obersten Etage einer Boyardenvilla, die vor allem durch ihre große, efeu-überwucherte Terrasse in Erinnerung bleibt. Sperber zieht bald darauf um, und in der Busesti-Straße versammelt er jeden Sonntagvormittag Schriftsteller um sich. Und es ist die Frau Sperbers, die aus dem Wort Ancel mit C, der rumänischen Schreibweise von Celans Familiennamen, Ancel mit TSCH, das Anagramm Celan bildet und damit das Pseudonym des Dichters schafft. Sperber ermöglicht Celan den Kontakt mit Max Riechner, dem Redakteur der Zürcher Zeitung Die Tat. Riechner druckt dort am 7. Februar 1948 die ersten Gedichte Celans im Westen. An Otto Basil, der in Wien den Plan herausgab, gibt Sperber ein Empfehlungsschreiben mit, als Celan aus Bukarest nach Wien aufbricht. Deutsch, die Sprache der Mörder, ist Celans Muttersprache. Aber auf Rumänisch findet er Freunde. Und in Bukarest wird Celan zum ersten Mal gedruckt. Im Mai 1947 erscheint in der Zeitschrift Contemporanul die Todesfuge auf Rumänisch. In der Übersetzung Petrus Solomons. Bukarest wirkt zunächst wie eine Befreiung. Celan bewegt sich unter Schriftstellern und Journalisten und hat Kontakte zum exklusiven Kreis der Bukarester Surrealisten um Gerasim Luca. In Bukarest hat man bevorzugte Beziehungen zu den Gründervätern der Bewegung in Paris. Rumänische Künstler gehörten dort zum Kern, etwa Tristan Tzara oder Constantin Brâncuș. Tristan Tzara kommt nach 23 Jahren im November 1946 wieder nach Bukarest und tritt öffentlich auf. Celan sitzt im Publikum. Schon im ersten Brief an Solomon aus Wien erinnert sich Celan an die schöne Zeit der Wortspiele. Solomon beschreibt die unanständigen Lieder, die man singt, obszöne oder einfach bloß lustvoll alberne Verse im Stil der Pariser Surrealisten der ersten Stunde. In einem Heft notiert Solomon im Frühjahr 1947 eigens Wortspiele, die Celan im Gespräch entwirft, und nennt es Paul Celans Abendbüchlein. Celan schreibt Prosastücke auf Rumänisch, die sichtlich vom Austausch mit den Freunden inspiriert sind. Partizan al absolutismului erotic, megaloman reticent chiar și între scafandri, mesager totodată al haloului lui Paul Celan. Als Partisan des erotischen Absolutismus, als sogar unter Tauchern zurückhaltender Größenwahnsinniger, zugleich als Botschafter des Mond- und Sonnenhofs Paul Celan, rufe ich die versteinenden Erscheinungen des Luftschiffbruchs nur alle 10 oder mehr Jahre hervor. Das Partisan ist im Rumänischen genauso wie im Deutschen und es wird auch im Sprachgebrauch nicht, also im umgangssprachlichen Gebrauch nicht anders verwendet, denn als Partisan. Nun kann man im Deutschen Partisan ja auch figürlich benutzen, also nicht nur für den Kombattanten im Krieg, sondern meinetwegen für Fußballanhänger oder etwas militantere Beziehungen. Es kommt ja aus zwei Richtungen, das Politische. Einmal war und die Radikalisierung. Zum einen aus der surrealistischen Methode. Das war ja auch eine etwas emphatisch ist zu wenig gesagt, eine leicht militante Sprechweise und dann durch die politischen Umstände gleich nach 1945 in Bukarest, wo die Kämpfe zum Tagesgeschäft gehörten. Ein Prosastück, das einzige in dieser Zeit auf Deutsch, scheint ein direkter Ausfluss der surrealistischen Praxis zu sein. Geräuschlos hüpft ein Griffel über die schwärzliche Erde, überschlägt sich, wirbelt weiter über die endlose Tafel, hält inne, hält Umschau, nimmt niemanden wahr, setzt die Wanderung fort, schreibt. Die gemeinsame, spielerische Erfindung poetischer Bilder ist die surrealistische Technik schlechthin. Der erotische Absolutismus, den Celan lustvoll aufruft, liegt in vielerlei Hinsicht nahe. Die Silvesterfeier 1946-47 bei einem Italienischlehrer in der Bottiano-Straße ist ein Fixpunkt in Petrus Solomons Erinnerung. Dort verlässt ihn seine Freundin. Und Celan schreibt ein Gedicht auf Rumänisch über diesen Abend. Revillon. Ein Gedicht, das direkt von persönlichen Erlebnissen spricht. Auf Deutsch gibt es von Celan solche Gedichte nicht. Revillon. Noapte anului nou, anotimp fără ore, ai trimis catafalcul cel tânăr să-ți cheme iubita. In der Neujahrsnacht, Jahreszeit ohne Stunden, hast du den Katafalk geschickt, den Jungen, um dir die Geliebte zu rufen. Es machten sich auf aus den Spiegeln zu ihr auch die Tränen, entzündet am Leuchter der, schneeig von bitterem Entspross einer Schläfe. Der Ringe, verloschen im Becher, stieg auf das Fenster, um zu sehen, wie sie kommt durch den Schnee mit schlafendem Haar. Die entfalteten Hände gingen zur Tür, um sie zu erwarten, und oben in die Zimmer kamen zum Walzer die Dichter. Sie aber schritt über die Schwelle, um einem Lied die Stirn zu bieten, um an ihrer wachen Brust das Lebewesen traumlos schlummern zu sehen. Ein Würfel ist zwischen die Fliesen gefallen, mit marillenfarbenen Augen, und der Turm der hölzernen Festung ging mit einem Schatten davon. Das fällt raus aus dieser rumänisch-surrealistischen Schreibweise. Das spricht aber auch von seinem Lebensgefühl in der Zeit, wo man sich mit jungen rumänischen Dichtern und Dichterinnen traf und wo es allenthalben wechselnde Liebesgeschichten gab und Katastrophen und Euphorien. So, das ist auch dann ein Selbstausdruck in der Zeit, also eine Art selber Lebensbeschreibung. Deshalb meine ich ja auch, dass das nicht so ernst zu nehmen ist, also auch von ihm nicht so in der Fremdsprache kann ich Dinge zulassen, zum Beispiel ein Gelegenheitsgedicht schreiben, das ich mir in der Sprache, die ich beherrsche, nie erlauben würde, weil das dort einfach unterhalb meines Anspruchs bleibt. Hier, die Fremdsprache ist ohnehin schon etwas, was, wie der Name schon sagt, das nicht mein eigenes ist. Dort kann ich alle möglichen Experimente machen. Sie schlagen bei Misslingen nicht mit der gleichen Wucht auf mich zurück, wie im anderen Fall, wenn ich das auf Deutsch machen würde. Er ist auch nicht zu vergleichen mit den rumänischen Surrealisten. Das sind zwar auf Rumänisch geschriebene Texte, aber es sind die Texte eines deutsch denkenden Intellektuellen. Also man hat den Eindruck, wenn man diese rumänischen Texte liest, die sind sehr, das Vokabular ist sehr gewählt. Es ist mitunter auch abstrakt, wirkt abstrakt und die Sätze wirken sehr montiert. Es gibt da keinen natürlichen Fluss, den es in der deutsch geschriebenen Poesie von Celan in der Zeit ja durchaus gibt. Auch eine Melodik und das ist ja alles bei ihm vorhanden. Hier ist es nicht vorhanden. Da schreibt ein Deutschdenkender auf Rumänisch Texte für seine Freunde. Sie sind nicht vergleichbar mit den Gedichten, beispielsweise die Jelu Naum in der gleichen Zeit geschrieben hat. Dem merkt man eben auch an, dass er ein rumänischer Dichter ist und der rumänisch denkt und auch eine rumänische Sprachmelodie im Ohr hat. Die hatte Celan gewiss auch. Er kannte ja genügend rumänische Volkslieder, Kinderlieder. Manchmal gibt es auch deutsch geschriebene Texte von Celan, die dem rumänischen Volksliedton folgen. Hier aber ist es völlig abstrakt und mit einer recht rigiden Syntax. Celan denkt auf Deutsch. Seine Selbstwahrnehmung ist untrennbar mit seiner Muttersprache verbunden. Aber der unkomplizierteste Austausch gelingt ihm mit Freunden und Freundinnen auf Rumänisch. Bei einem Fest mit Theater- und Gesangsanlagen lernt Celan Ciuci kennen, eine seiner Freundinnen, und führt spontan eine Klavier- und Tanznummer für sie auf. Manchmal blitzt aber auch etwas anderes auf. Ovid S. Gromalnicianu, der eigentlich Moishe Khan heißt, erinnert sich 1981 auf einem Bukarester Celan-Symposium an genau denselben Abend und an die Art, wie Celan singt. Neben revolutionären Liedern aus dem spanischen Bürgerkrieg trägt er auch alte deutsche Landsknechtslieder vor. Und Gromalnicianu nennt dasselbe Lied wie Edith Silbermann in Czernowitz. Paul sang »Flandern in Not«. Am Ende jeder Strophe stampfte er mit dem Fuß auf den Boden und nahm mit immer dumpferer Stimme den Refrain wieder auf. Geh, Storr, Ben. In Solomons Erinnerungen spielen die blumengeschmückten Mädchen eine große Rolle. Elegant, mit geringem Aufwand oder sogar nach der letzten Pariser Mode gekleidet. Und er nennt einige Namen von Freundinnen Celans. Viorica, Lia, Ciuci. Lea Fingerhut ist die Tochter eines bekannten Bukarester Arztes und sie ist die Begleiterin Celans, als eine Gruppe von Freunden am 12. April 1947 von Sinaia aus zu einer Wanderung in die Karpaten aufbricht. Für Solomon spielt dieser Ausflug eine große Rolle. Mit einem Aufstieg zur Wojewodzi-Hütte und von dort zur Pestera-Grotte und zur Tataren- und Senoaga-Schlucht. Man schläft in überfüllten Schutzhütten. Wir kehrten nach ein paar glücklichen, also geschichtslosen Tagen vom Bahnhof Titu aus nach Bukarest zurück. Auch für Celan scheint es in den Bukarester Tagen manchmal die Möglichkeit der Geschichtslosigkeit gegeben zu haben, eine Zeitlücke. Die Spannung zwischen dem komödiantischen, theatralischen Talent Celans und der tragischen Grundierung seines Lebens mit der Ermordung seiner Eltern und seiner eigenen Lagerzeit ist in Bukarest noch nicht eindeutig auf eine Seite verlagert. An der Oberfläche stehen Mechanismen zur Verfügung, das erlittene Schicksal zu überspielen, damit artistisch umzugehen. Wie beim alten Lied »Flandern in Not« mit dem dumpfen Refrain »Gestorben«. Später werden solche Mechanismen, wie letztlich jegliche Form von Artistik, von Celan jedoch immer eindringlicher befragt und verworfen. Doch die Bukarester Jahre bleiben ein eigenartiger Resonanzraum, auch für den späten Celan. In den Jahren seiner psychischen Krisen nach 1960 greift Celan auf den frühen Raum des Ostens zurück, als Mythenbildenden. Meine Hoffnung liegt im Osten. Mehrfach ruft er in späterer Zeit sehnsüchtig seine Jugend auf und erinnert sich an frühe Gefühle. Mein altes Kommunistenherz. Am 18. Februar 1962 schreibt Celan an Solomon aus Paris: Ich weiß nicht, ob euch diese Nachricht erreicht hat. Lia ist im Mittelmeer ertrunken, weit, ach, weit weg von allem, was unvergesslich nahe bleibt, im Herzen und durchs Herz. Celan fügt hinzu, Solomon möge ihm die Adresse von Chuchi geben und sie bitten, ihm ein Wort zu schreiben. 2, 3 Worte. Chuchi ist der Kosename für die Schauspielerin Corina Markovic, die Freundin Celans in seiner letzten Bukarester Zeit. Und am 23. November 1967, seinem 47. Geburtstag, 2,5 Jahre vor seinem Tod in der Seine, schreibt Celan wieder an Solomon, am Abend in seinem Zimmer in der École Normale Supérieure. Ich denke an unseren Ausflug in die Karpaten vor mehr als 20 Jahren. Lia, Lia, ertrunken, ertrunken, ertrunken. Nichtigkeit des Geschriebenen. Erinnerst du dich an die revolutionären Lieder, die ich euch bei der Rückkehr im Zug gesungen habe? Mein Repertoire ist immer noch das gleiche. Ich lehre sie auch Erik, der mich den vollständigen Text des Lieds der Partisanen, der Marquisats, lehrt. Anachronismen, Katachronismen. Die Krüge. An den langen Tischen der Zeit zechen die Krüge Gottes. Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, die Herzen der waltenden Schatten, die hohle Wange des Abends. Sie sind die gewaltigsten Zecher. Sie führen das Leere zum Mund wie das Volle und schäumen nicht über, wie du oder ich. Ende des Jahres 1947 hat der rumänische König, der formal noch im Amt ist, abgedankt. Rumänien ist zu einer Volksdemokratie geworden und fest im Griff der Stalinisten. Celan macht sich auf den Weg nach Wien. Viele rumänische Juden, die zu diesem Zeitpunkt fliehen wollen, werden an der Grenze zu Ungarn festgenommen oder erschossen. Celan sucht den Kontakt zu ungarischen Fluchthelfern, die ihn gegen Geld Richtung Budapest lotsen. Der wochenlange Fußmarsch nach Wien ist lebensgefährlich. Am 17. Dezember 1947 kommt er schließlich an, als einer der unzähligen Displaced Persons, meist Juden, die zu dieser Zeit in Europa unterwegs sind und eine neue Zuflucht suchen. Celan verbringt einige Tage in einem Lager in der Arzberger Straße, bevor er in der Pension Pohl in der Rathausgasse unterschlüpft. Das Wien, in das er kommt, ist nicht unbedingt das erträumte Wien aus dem habsburgisch versunkenen Czernowitz. Es ist ein Wien von 4 Besatzungsmächten, direkt an der Nahtstelle verschiedener Welten. Ein Wien der Agenten, der Polit- und Wirtschaftskriminellen, der kleinen Schieber und der großen Dreher. Vieles ist undurchsichtig. Schwer einzuschätzende Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen hier zusammen. Sicher ist nur, dass sie alle ihre Interessen verfolgen. Eine Besonderheit ist die sogenannte internationale Zone, der zentrale erste Bezirk, dessen Verwaltung und Regierung die Besatzungsmächte abwechselnd übernehmen. Celans Wien ist genauso wie in Orson Welles' Film »Der dritte Mann«. Der Celan dieser Zeit kommt in einem Kriminalroman vor, den seine Freunde Milo Dor und Reinhard Federmann 1954 geschrieben haben. Trotz des fiktiven Charakters des Buches, das »Internationale Zone« heißt, ist es ein atmosphärisch wichtiges Zeugnis über Celan. Zwischen all den Freddys, Kubarevs und Kostovs, Schmugglern und Kriminellen, taucht hier eine Figur auf, die Petre Margul heißt. Petre Margul, Flüchtling, Journalist und Dichter, sträuchte verloren über die abendliche Ringstraße. Um diese Stunden verließen tausende Angestellte, kleine Verkäuferinnen und Stenotypistinnen ihre Büros und Läden. Die Straße war voll eilig wehender Sommerkleider, Geschwätz, Gelächter und klappernder Schuhe. Ein Hauch von der kindlichen Freude des Schulschlusses flog über die Gehsteige. Es war das wiedergewonnene Leben nach einem heißen Tag. Ein Leben, das Petre Margul nichts anging. Er war hungrig und verzweifelt. Die letzte Dollarreserve, die er unter Lebensgefahr auf der Flucht aus Rumänien herübergeschmuggelt hatte, war vor 3 Tagen zu Ende gegangen. Seitdem hatte er in der Pension, in der er wohnte, nur mehr gefrühstückt. Aber morgen musste er zahlen. Milo Dor, serbischer Herkunft, ist Celan durch die osteuropäische, slawische Verbindung vertraut. Und die Beschreibung jenes Petre Margul, jenes Celan zum Verwechseln ähnlichen, aus Rumänien geflohenen Dichters, ist die sympathetische Beschreibung eines Freundes. Der Dichter, der etwas weltfern in die Welt der Schmuggler und Schieber gerät und sich darin durchschlagen muss. Es ist bezeichnend, wie unter solchen zeitgeschichtlichen Bedingungen die Begegnung zweier alter Freunde stattfindet. Zu den engsten Freunden von Celan in Czernowitz gehört Erich Einhorn. Die beiden studieren zusammen und ihre Wege trennen sich, als sich die sowjetischen Truppen im Juli 1941 aus der Stadt zurückziehen und Czernowitz den rumänischen und deutschen Soldaten überlassen. Einhorn flieht zusammen mit den Sowjets und studiert weiter in Rostow am Don. Dann wird er zur Roten Armee eingezogen. Celan bleibt in Czernowitz. Ab März 1946 ist Einhorn, nach Aufenthalten in Rumänien und Berlin, als Leutnant der Roten Armee in Wien stationiert. Anfang 1948 treffen sich Celan und er dort zufällig auf der Straße. Weitere Treffen sind schwierig. Celan, aus dem sowjetischen Machtbereich geflohen, wird sich kaum in die sowjetische Besatzungszone wagen, wo sich Einhorn aufhält. Für Einhorn wiederum kann die internationale Zone riskant sein. Dennoch gibt es Belege dafür, dass die beiden sich getroffen haben. Im Herbst 1954 schreibt Celan dann ein ausgesprochen politisches und erstaunliches Gedicht, in dem das Wort Einhorn auftaucht. Ein Einhorn, an dem sich etliche Interpreten die Zähne ausgebissen haben. Der Titel des Gedichtes lautet »Schibolet«. Ein Wort, das in der Bibel als jüdisches Erkennungszeichen auftaucht. Es verbindet in Celans Gedicht eine jüdische und eine sozialistische Dimension. Mit Einhorn war Celan in Czernowitz in der kommunistischen Jugendbewegung aktiv. Gemeinsam begeisterten sie sich für die internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg sowie für den Wiener Arbeiteraufstand 1934. Das Gedicht erinnert gegen Ende an die Parole der Linken in Spanien, No pasarán, sie werden nicht durchkommen. Und an die Extremadura in Südwestspanien, wo die Linke viele Unterstützer hatte. Herz, gib dich auch hier zu erkennen. Hier, in der Mitte des Marktes. Rufs das Schibolet hinaus in die Fremde der Heimat. Februar. No passaran. Einhorn. Du weißt um die Steine. Du weißt um die Wasser. Komm, ich führe dich hinweg zu den Stimmen von Extremadura. Die Fremde der Heimat. Sie wird Celan in Wien äußerst bewusst geworden sein, als er Erich Einhorn trifft. In einem Brief schreibt Celan nach der Entstehung dieses Gedichtes: Auf recht seltsame Weise wollte sich das Einhorn zu den Ziegen von Extremadura führen lassen. Das Einhorn, das mythische Fabelwesen, der Einhorn, der kommunistische Jugendfreund. Eines ist jedenfalls sicher. Celan spürt in Wien sehr bald die Bedeutung des jüdischen Erkennungszeichens, des Schibolets. Er bleibt nur ein halbes Jahr. In Wien wird nicht das gesprochen, was Celan als die Sprache seiner Mutter bewahren möchte. Noch weniger als in Deutschland existiert hier ein Gefühl für historische Schuld, für Verantwortung am Nationalsozialismus. Das dumpfe, ressentimentgeladene, antisemitische, ideologische Gemisch wirkt gerade in Wien fast ungehindert weiter. Doch auch wenn Celan in Paris wohnt, irgendetwas an Wien wird weiterwirken. Es war ein schöner Juniabend und ein leichter Luftzug umwehte Petr Margul, als er mit einem kleinen Handkoffer die Maria-Hilfer-Straße hinaufging. Er schritt gemächlich aus, weil er müde war. Müde von der Hitze des Tages, die sich in dem Asphalt gestaut hatte und nun langsam ausströmte. Müde von den vielfältigen Gesichtern, Farben und Geräuschen, die verworren an seine Sinne drangen. Und von den chaotischen Bildern der Geschehnisse, die durch seine Erinnerung zogen. Er liebte keine Abschiedsszenen. Darum hatte er Kyra gesagt, er werde erst morgen abreisen. Wahrscheinlich würde sie Blumen kaufen oder irgendein anderes kleines Geschenk. Aber er würde nicht mehr da sein. Und es war besser so. Wenn sie ihn zum Abschied umarmt und mit ihrem dunklen, warmen Blick angesehen hätte, wäre er vielleicht noch schwach geworden und hier geblieben, einer Beziehung ausgeliefert, die seine Entschlusskraft lähmte. Ebenso sehr wie die bittersüße Atmosphäre der Fäulnis, die über dieser ganzen, großen, trägen Stadt lag. Thank you. Das ganze Leben, die Sonnen des Halbschlafs sind blau, wie dein Haar eine Stunde vor Morgen. Auch sie wachsen rasch wie das Gras überm Grab eines Vogels. Auch sie lockt das Spiel, das wir spielten als Traum auf den Schiffen der Lust. Am Kreidefelsen der Zeit begegnen auch ihnen die Dolche. Die Sonnen des Tiefschlafs sind blauer. So war deine Locke nur einmal. Ich weilt als ein Nachtwind im käuflichen Schoß deiner Schwester. Dein Haar hing im Baum über uns, doch warst du nicht da. Wir waren die Welt und du warst ein Gesträuch vor den Toren. Die Sonnen des Todes sind weiß wie das Haar unseres Kindes. Es stieg aus der Flut, als du aufschlugst ein Zelt auf der Düne. Es zückte das Messer des Glücks über uns mit erloschenen Augen. Zweiter Teil. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Ende 1947 kommt Paul Celan in Wien an. In der literarischen Szene wird er sofort zum Star. Die Empfehlung durch Alfred Margul Sperber bringt ihm Glück. Er sucht gleich die Redaktion des Plan auf, die am Opernring 19 im ersten Stock sitzt. Der Plan ist bis zur Währungsreform in Österreich ein herausragendes Forum für neue künstlerische Bestrebungen. Der Redakteur dieser Avantgarde-Zeitschrift, Otto Basil, sieht für das Januarheft 1948 gleich 17 Gedichte von Celan vor. Kaum ist Celan also in Wien angelangt, erfolgt bereits ein prominenter Auftritt in der dortigen Öffentlichkeit. Der Plan hat seine Redaktion direkt über der Agathon-Galerie, dem Mittelpunkt der künstlerischen Bestrebungen und einem wichtigen Ausstellungsraum. Celan befreundet sich dort sehr schnell mit dem surrealistischen Maler Edgar Genet. Sein osteuropäischer Ton, seine lyrische Verträumtheit und Ernsthaftigkeit, seine gesamte Ausstrahlung erregt durchaus Aufsehen. Das sieht man deutlich an der Figur des Petre Margul, die Milo Dor und Reinhard Federmann in ihrem Roman »Internationale Zone« auftreten lassen. Petre Margul lehnte sich bequem zurück und schloss halb die Augen. Seit seiner Kindheit war es eine seiner Lieblingsgewohnheiten, Dinge, deren Anblick er genießen wollte, durch die Wimpern zu betrachten. Das hieß, der Wirklichkeit eine traumhafte Perspektive zu geben. Ziemlich anders ist die Darstellung einer Art Celan-Figur in Hans Weigels Roman »Unvollendete Symphonie« aus dem Jahr 1951. Der um einiges ältere Weigel war zur Zeit von Celans Ankunft in Wien mit der blutjungen Studentin Ingeborg Bachmann liiert und merkte rasch, dass ihm in Celan ein ernstzunehmender, erotischer Konkurrent heranwuchs. Er ist plötzlich da gewesen. In unsere Runde eingebrochen, ein wüster Geselle und Rebell, laut, lärmend, unbekümmert, rücksichtslos. Schon damals scheint sich Celan sehr gut als Projektionsfläche zu eignen. Widersprüchlicher könnten die beiden literarischen Imaginationen gar nicht sein, die es aus jener Zeit über ihn gibt. Celan ist sofort mittendrin. Er nimmt sogar an einer surrealistischen Ausstellung teil, die am 24. März in der Agathon-Galerie eröffnet wird und sich »Erste surrealistische Ausstellung in Wien« nennt. Ja, er beteiligt sich ausdrücklich als bildender Künstler. In der Rezension der österreichischen Zeitung, die der Künstler Arnulf Neuwirth schreibt, schneidet Celan, der allgemein als Dichter bestaunt wird, allerdings schlecht ab. Über Paul Celans Abstecher soll man die mit zwei Reißnägeln auf ein Blatt Papier genagelte Augenmaske als Werk bezeichnen, wollen wir hinwegsehen. Die Episode zeigt dennoch deutlich, wie sehr Celan in die Wiener Szene integriert wurde. Die befreundeten Wiener Künstler suchen sogar nach Geldgebern, um einen Gedichtband Celans zu finanzieren. Der Band »Der Sand aus den Urnen« erscheint tatsächlich im Verlag von A. Sechsel, kurz nachdem Celan im Sommer nach Paris übergesiedelt ist. Wegen etlicher Druckfehler lässt Celan das Buch jedoch bald einstampfen. Der »Sand aus den Urnen« gilt deshalb offiziell nicht als Debüt Celans. Kurz nach der Ausstellungseröffnung am 3. April 1948 findet eine Lesung Celans in der Agathon-Galerie statt, im Rahmen einer Veranstaltung mit surrealistischer Lyrik. Dennoch kann man Celan bereits in Wien nicht mehr mit der surrealistischen Bewegung gleichsetzen. Der Wiener Surrealismus der Nachkriegszeit lebte etwas nach, was eigentlich schon vorüber war. Edgar Genet steht für eine merkwürdig abgeschlossene Spätblüte. Celan, von den Bukarester Erfahrungen herkommend, scheint es bereits in Wien gespürt zu haben. Das wird in seiner ersten selbstständigen Veröffentlichung untergründig deutlich. Im Verlag der Agathon-Galerie erscheint unter seinem Namen ein kleines Bändchen mit dem Titel »Edgar Genet – Der Traum vom Traume« mit 30 Abbildungen Genets und einer Vorbemerkung von Otto Basil. »Ich war mir klar geworden, dass der Mensch nicht nur in den Ketten des äußeren Lebens schmachtete, sondern auch geknebelt war und nicht sprechen durfte. Und wenn ich von der Sprache rede, so ist damit die ganze Sphäre menschlicher Ausdrucksmittel gemeint. Weil seine Worte, Gebärden und Bewegungen unter der tausendjährigen Last falscher und entstellter Aufrichtigkeit stöhnten. Was war unaufrichtiger als die Behauptung, diese Worte seien irgendwo im Grunde noch dieselben? So musste ich auch erkennen, dass sich zu dem, was zutiefst in seinem Innern seit unvordenklichen Zeiten nach Ausdruck rang, auch noch die Asche ausgebrannter Sinngebung gesellt hatte, und nicht nur diese. In der von Celan benannten Asche ausgebrannter Sinngebung steckt eine völlig neue Erfahrung. Die Sprache ist nicht von vornherein rein und schuldlos. Bei Kunst handelt es sich mittlerweile um eine Kunst nach Auschwitz. Celan beschäftigt zwangsläufig das Problem, welche Fragen die Kunst nun neu zu stellen hat. In Wien, im deutschen Sprachbereich, spürt das umso stärker. In Bukarest hatte die romanische Verbindung, der direkte Kontakt zu den Surrealisten der ersten Stunde in Paris, die Problematik der deutschen Sprache zumindest oberflächlich verdeckt. In Wien jedoch stößt er überall auf die Zeugnisse des weiter existierenden Antisemitismus, der weiter existierenden nationalsozialistischen Ideologie. Und dies umso mehr, als die Österreicher es schaffen, sich offiziell als Opfer des NS-Regimes auszugeben. Ernest Wiechner, der rumäniendeutsche Lyriker, blickt zurück. So lebensabgewandt und so exklusiv als Schmerzensmann hat er offenbar nicht gelebt. Allerdings ist mir nach wie vor die Frage, wie er sich in Gesellschaft, in größerer Gesellschaft verhalten hat. In Bukarest scheint er sich integriert gefühlt zu haben, scheint er sich wohlgefühlt zu haben und den Umgang mit den Freunden auch in größerer Zahl genossen zu haben. Ob das in Wien schon dadurch, dass dort sozusagen mit dem Regime verstrickt gewesene und halb oder ganz verfolgt gewesene sozusagen an einen Tisch kamen und noch lange vor jeder Aufklärung schon wieder Frieden geschlossen hatten, sozusagen Frieden über dem Wirtshaustisch. Da kann ich mir vorstellen, dass es ihm echt richtig zuwider war. Die Unvereinbarkeit seiner eigenen geschichtlichen und familiären Erfahrungen mit der Wiener Spielart des Surrealismus wird ihm spätestens deutlich, als er, bereits in Paris, seinen Gedichtband »Der Sand aus den Urnen« zugeschickt bekommt. Darin enthalten sind auch zwei Lithografien von Edgar Genet, die Celan entsetzen. Vor allem die Illustration zur Todesfuge versetzt ihn in Wut. Es ist eine surrealistisch-ornamentale Übersetzung der Bilder, die in Celans Gedicht auftauchen. Wir sehen eine Orgel, aus deren Orgelpfeifen sich Schlangen herauswinden. Davor befindet sich eine Art schwebender Frauenkopf mit wehendem Haar. An seinen Schweizer Förderer Max Riechner schreibt Celan aus Paris: Das Buch erschien voller Druckfehler, mit dem geschmacklosesten Einband, den ich je gesehen, und obendrein mit zwei Illustrationen eines Freundes, der Maler ist und der es nicht unterlassen konnte, mein Buch mit zwei Beweisen äußerster Geschmacklosigkeit zu versehen. Aber es befindet sich in dem Band Der Sand aus den Urnen ein Gedicht, das die Wiener Zeit Celans auf charakteristische Weise bündelt. Es spricht von der Zeit, von den verschiedenen Vorstellungen des Begriffs und des Erlebnisses der Zeit. Und in diesem Zusammenhang spricht es auch von der Liebe. Wir wissen über Celans Beziehung zu Ingeborg Bachmann gerade in der Wiener Zeit sehr wenig. Aber das Gedicht mit dem Titel Corona scheint auf eine verborgene Weise viel mehr darüber auszusagen, als es konkrete Daten und Dokumente vermögen. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Ingeborg Bachmann ist am 17. Mai 1948 knapp 22 Jahre alt. Sie schreibt an diesem Tag an ihre Eltern: Gestern noch unruhige Besuche bei Dr. Löcker, Ilse Eichinger, Edgar Linné, surrealistischer Maler, wo es sehr nett war und ich dem bekannten Lyriker Paul Celan etwas ins Auge fasste. Drei Tage später schreibt sie wieder: Heute hat sich noch etwas ereignet. Der surrealistische Lyriker Paul Celan, den ich bei dem Maler Linné am vorletzten Abend mit Weigel noch kennenlernte und der sehr faszinierend ist, hat sich herrlicherweise in mich verliebt. Und das gibt mir bei meiner öden Arbeiterei doch etwas Würze. Leider muss er in einem Monat nach Paris. Mein Zimmer ist momentan ein Mohnfeld, da er mich mit dieser Blumensorte zu überschütten beliebt. Die beiden jungen Personen, die sich da in Wien der Nachkriegszeit begegnen, haben wenig mit denen zu tun, die in den 70er und 80er Jahren die Lesebücher beherrschen sollten. Ingeborg Bachmann und Paul Celan sind in der literarischen Öffentlichkeit noch völlig unbekannt. Als einziges direktes Zeugnis jenes Frühlings existiert die Abschrift eines Gedichtes, das Celan mit dem Datum 23. Mai 1948 Bachmann widmete. In Ägypten. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser. Ruth, Noemi, Mirjam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen: Seht, ich schlaf bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi. Du sollst zur Fremden sagen, sieh, ich schlief bei diesen. In diesem Gedicht ist für Celan das Leitmotiv seiner Beziehung zu Ingeborg Bachmann angeschlagen. Ruth, Noemi und Mirjam sind alttestamentarische Namen. Es geht um das jüdische Exil, im Alten Testament konkret in Ägypten. Ruth, Noemi lauteten zudem die Vornamen einer früheren Freundin Celans in Czernowitz. Celan, der Jude aus Czernowitz, zählt im Duktus der Gebote Moses jüdische Frauennamen auf, aus früherer, verlorener Zeit, und stellt ihnen jetzt in Wien die Fremde, die Nicht-Jüdin, entgegen. Die Fremde, durch die Widmung konkret als Ingeborg Bachmann erkennbar, nimmt das Vermächtnis der jüdischen Freundinnen auf. Sie wird dadurch für Celan zum Medium der Sprache selbst, seiner Sprache. Celan zieht weiter nach Paris. Bald wird der gemeinsame Frühling in Wien für beide zu einem Mirakel. Bachmann bekennt: Ich werde gewiss nie mehr durch den Stadtpark gehen, ohne zu wissen, dass er die ganze Welt sein kann und ohne wieder der kleine Fisch von damals zu werden. Alles, was wir über die Beziehung zwischen Bachmann und Celan wissen, wissen wir aus dem Briefwechsel der beiden, der nach langem Raunen im Jahr 2008 veröffentlicht wird. Ästhetische Fragen spielen in diesem Briefwechsel kaum eine Rolle. Aber es geht intensiv um widersprüchliche Gefühle und stark aufgeladene Begegnungen. Bachmann bricht im Herbst 1950, 2,5 Jahre nach dem mythenbildenden Frühling, nach Paris zu Celan auf. Über den Versuch eines gemeinsamen Lebens in Celans Hotelzimmer erfahren wir nur indirekt etwas. Auf jeden Fall zieht Bachmann nach ungefähr einem Monat aus. Die Spannung zwischen den völlig verschiedenen Erfahrungen scheint unerträglich geworden zu sein. Zwischen dem Czernowitzer, knapp dem Massenmord an den Juden entronnen, und der Klagenfurterin, die diese Stadt mit Adolf Hitler teilen musste, dem auf dem Balkon des Hotels Sandwirt frenetisch zugejubelt worden war. Aber vermutlich ist dies nicht die einzige Erklärung. Weißt du eigentlich noch, dass wir doch trotz allem sehr glücklich miteinander waren? Selbst in den schlimmsten Stunden, wenn wir unsere schlimmsten Feinde waren. Warum hast du mir nie geschrieben? Warum spürst du nicht mehr, dass ich noch zu dir kommen will mit meinem verrückten und wirren und widerspruchsvollen Herzen, das ab und zu noch immer gegen dich arbeitet? Ich fange ja langsam zu verstehen an, warum ich mich so sehr gegen dich gewehrt habe, warum ich vielleicht nie aufhören werde, es zu tun. Ich liebe dich und ich will dich nicht lieben. Es ist zu viel und zu schwer. Aber ich liebe dich vor allem. Heute sage ich es dir. Auch auf die Gefahr hin, dass du es nicht mehr hörst oder nicht mehr hören willst. Celan bleibt verhalten. Er vermittelt ihr Schuldgefühle. Du hast bisher mehr vom Leben gehabt, Inge, als die meisten deiner Altersgenossen. Keine der Türen ist dir verschlossen geblieben und immer wieder tut sich dir eine neue Tür auf. Du hast keinen Grund, ungeduldig zu sein, Ingeborg. Und wenn ich eine Bitte äußern darf, so ist es gerade diese. Denk, wie rasch alles dir zu Gebote steht. Und sei nun ein wenig sparsamer mit deinen Ansprüchen. Thank you. Den ersten Kulminationspunkt erreicht der Briefwechsel im Spätherbst 1951. Celan lernt seine künftige Ehefrau Giselle kennen. Ingeborg Bachmann weiß nichts davon, doch sie entscheidet sich just zu diesem Zeitpunkt noch einmal ganz für ihn. Sie will trotz ihrer Bedenken eine feste Stellung beim Radio annehmen, für uns, wie sie sagt, und bietet ihm finanzielle Sicherheit an. Es ist erkennbar, dass sie zusehends am Kulturbetrieb leidet, obwohl sie sich sehr erfolgreich in ihm zu bewegen beginnt. Bei allem äußeren Glitter spürt sie, dass sie sich nach Celan sehnt, als den Einzigen, der mit ihr das Andere zu leben versucht, wie sie es nennt. Die harsche Absage Celans trifft sie wie ein Schlag. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und ich habe verloren. Was mit mir weiter geschieht, hat wenig Interesse für mich. Ich kann, seit ich aus Paris zurück bin, nicht mehr leben, wie ich früher gelebt habe. Ich habe das Experimentieren verlernt. Es ist die Zeit, in der Ingeborg Bachmann ihren berühmten ersten Band »Die gestundete Zeit« zusammenstellt und sich in etlichen Gedichten an Celan abarbeitet, mit vielen wörtlichen Zitaten und Anspielungen. Celans Gedicht »Corona« spielt dabei eine besondere Rolle. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wie Orpheus spiel ich auf den Seiten des Lebens den Tod und in die Schönheit der Erde und deine Augen, in die der Himmel taucht, weiß ich nur Dunkles zu sagen. Dass Ingeborg Bachmann als Schülerin von Paul Celan angefangen hat, ist lange Zeit überhaupt nicht bekannt gewesen. Also da wirkt es auf mich schon so, dass tatsächlich eine Anfängerin auf einen durchaus schon erfahren zu nennenden Dichter getroffen ist. Als ich diesen Briefwechsel las, und dann auch die Gedichte, die in der Zeit entstanden sind und die vergleichend mir angeschaut hat, hatte ich ganz stark den Eindruck, diese junge Frau hat in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel gelernt von diesem Autor. Celan wendet sich von Ingeborg Bachmann nach dem katastrophalen Versuch des Zusammenlebens in Paris abrupt ab. Als er Giselle de Lestrange kennenlernt, die aus einer hoch angesehenen französischen Adelsfamilie stammt, ist das für ihn eine Befreiung. Giselle ist 25 Jahre alt, als er sie Ende 1951 kennenlernt, in der Zeit des Existenzialismus, des schwarzen, sich befreienden Jazz, der Kellerlokale mit Rollkragenpullovern, Zigaretten und einem Zug ins Absolute. Auch im Tanzlokal Le Bal Nègre in der Rue Blomet im 15. Arrondissement muss etwas davon zu spüren gewesen sein. Dort treffen sich die beiden nach ihrer ersten Begegnung im Café und von der Atmosphäre, in der dies geschieht, ist etwas zu ahnen im ersten Brief an Celan, der von Giselle erhalten ist. Sie schreibt den Brief am 11. Dezember 1951 im Café Kléber am Trocadero, ungefähr 4 Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben. Es gibt einen Ton in diesem Brief, der sich nie mehr verlieren wird, so ungeahnt die weitere Entwicklung auch verläuft. Mon chéri, ich bin auch ganz nahe bei dir, bei deinen Liebkosungen, deinen Augen, deiner schönen Aufrichtigkeit und deiner Liebe. Ich bin so glücklich, dir von all dieser großen Ruhe zu berichten, in der ich gestern eingeschlafen bin. Und mein einziger Wunsch wäre es, auch dich ganz in Frieden zu wissen. Es ist diese Ruhe, die mich ängstigt, weißt du? Sie gehört nicht zu meinem Naturell. Sie gehört überhaupt nicht zu meinem Naturell. Und der sie mir gibt, bist du. Ich kann es noch nicht verstehen. Frag mich nicht allzu sehr, was ich denke, weil ich es noch nicht wissen kann. Ich möchte verstehen. Ich möchte erkennen. Ich möchte wissen. Um dich freier zu lieben. Aber zugleich macht es mir auch Angst. Außerdem ist es so süß, dich außerhalb jeder Logik zu lieben. Ich möchte, dass du sehr glücklich bist. Und ich fühle mich so fern, so unvollkommen für dich. Auch das ist sehr beängstigend. Es muss sehr schwierig sein, einen Dichter zu lieben, einen schönen Dichter. Ich fühle mich deines Lebens, deiner Dichtung, deiner Liebe so unwürdig und schon scheint alles nicht mehr für mich zu existieren, wenn du es nicht bist. Der Brief ist noch viel länger und er steht ganz im Bann dieser Begegnung. Giselle ist eine selbstständige junge Frau, die gerade dabei ist, sich innerlich von den strikten Normen ihres Elternhauses zu lösen, die eine Existenz als Künstlerin vorbereitet, für die Malerei und Radierung die wichtigsten Ausdrucksmittel sind. Der 6 Jahre ältere Celan, der aber auch erst knapp über 30 ist, scheint all diese Sehnsüchte zu bündeln. Und es ist vermutlich zum ersten Mal der Fall, dass sie einen Mann trifft, der diese Ungebundenheit, dieses unbedingte Künstlertum ausstrahlt. Giselle ist keine Schwärmerin. Das Dreifachstaccato, das sie wie Gedichtzeilen anordnet, zeigt deutlich, was für sie am wichtigsten ist. Ich möchte verstehen. Ich möchte erkennen. Ich möchte wissen. Es ist das Programm der Aufklärung, das sie hier zitiert. Zwischen einem mittellosen, deutschsprachigen Ostjuden und einer Tochter aus der französischen Hocharistokratie ist eigentlich keine Verbindung denkbar. Doch die Dichtung in der Gestalt Celans überrumpelt Giselle. Der Ton ihres Briefes zeigt, dass sie hier etwas völlig Neues erlebt. Und am 1. Januar 1952 wird das noch deutlicher. Ich habe heute Nachmittag Freunde besuchen müssen. Sie waren furchtbar bürgerlich, arriviert, selbstzufrieden und nicht gerade intelligent. Giselle stammt aus einer vergleichbaren sozialen Sphäre wie Simone de Beauvoir. Und sie hat zweifellos ein Gespür dafür, was diese berühmte weibliche Intellektuelle zur selben Zeit umtreibt. Giselle versucht, sich von den Riten ihrer gesellschaftlichen Klasse zu lösen. Sie spürt die Leere, die sich hinter den vorgegebenen Formen verbirgt. Sie entwickelt ein Gefühl für Freiheit. Es muss ihr bewusst gewesen sein, was es in ihrer Familie bedeutete, sich zu jemandem wie Paul Celan zu bekennen. Es ist ein Verstoß gegen alle ungeschriebenen Gesetze. Es ist eine Provokation. Giselle studiert Radierung im Atelier Friedländer. Sie arbeitet ganz im Sinne der aktuellen École de Paris. Wenn sie in ihrem angestammten Umfeld etwas furchtbar Bürgerliches registriert, steht das in diesem Zusammenhang. Paris, die 50er Jahre. In den wenigen Fotos, die es von Giselle aus dieser Zeit gibt, drückt sich ein Zeitgefühl aus, das man wiedererkennt. Alles ist aufgeladen und ungeheuer nervös. Erregbar für etwas Neues, bis dahin Unbekanntes. Celan ist für Giselle so etwas wie eine Entgrenzung. Das, wonach sie sich sehnt. Für ihn aber muss Giselle ein unvorhergesehener Glücksfall gewesen sein. Denn sie ist empfänglich für die hohe Vorstellung von Dichtung, die er aus Czernowitz mitgebracht hat und die ihm als Jugendlichen und jungen Erwachsenen so viele Verehrerinnen zukommen ließ. Nach dem ungeheuren Geschichtsbruch, den er erlebt hat, nach der Neubewertung dessen, was Literatur für ihn sein könnte, ist Giselle die Erste, die in neuer Umgebung daran anknüpft. Ich schreibe dir, um dir zu sagen, dass du nicht aufhörst, da zu sein, ganz nahe bei mir. Dass du mich überall hin begleitest, wohin ich gehe. Dass du diese Welt bist, du allein. Und dass sie durch dich größer geworden ist. Dass sie durch dich eine neue Dimension gefunden hat, eine neue Koordinate, die ihr zu gewähren, ich mich nicht mehr durchringen konnte. Dass sie nicht mehr diese unerbittliche Einsamkeit ist, die mich fortwährend dazu zwang, niederzureißen, was sich vor mir auftürmte. Verbissen über mich selber herzufallen. Denn ich wollte gerecht sein und niemanden schonen. Damit sich vor deinem Blick alles ändert, ändert, ändert. Die ersten Jahre mit Giselle sind zwar immer überschattet von der Vergangenheit und deswegen auch von einer ungewissen Zukunft, aber in ihnen liegt auch eine Utopie, der sich Celan verhalten, unsicher, langsam vortastend nähert. Doch seine Empfindlichkeit, seine Verletzlichkeit als Dichter wird bereits in seinen ersten Briefen an Giselle spürbar. Das ist nicht gleichzusetzen mit seiner Sensibilität für den weiterhin existierenden Antisemitismus in Deutschland, für das latente Schuldgefühl, den Tod seiner Eltern in den Vernichtungslagern Transnistriens überlebt zu haben. Aber mit der Zeit werden diese beiden Gefühlsbewegungen miteinander verbunden. Der empfindliche, empfindsame Dichter – und der Betroffene der Shoah werden eins. Es gibt eine Ansichtskarte an den Lyriker Johannes Pöten mit wenigen Sätzen, in denen der Rhythmus der letzten Worte aus jenem frühen Brief an Giselle wieder aufgenommen, aber ins Gegenteil verkehrt wird. Der Impetus jenes, damit sich vor deinem Blick alles ändert, ändert, ändert. Die dreifache, staccatohafte Wiederholung eines Wortes, dem dadurch fast eine magische Bedeutung zuwächst, eine dichterische Beschwörung. Er ist auch in jenem Ausruf zu erkennen, der die Postkarte an Pöten wenige Jahre später ausmacht. Wir sind allein. Allein. Allein. Einen entscheidenden Einschnitt für Celan bedeutet im Mai 1952 die Einladung zur Gruppe 47, der zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannten losen Vereinigung junger Schriftsteller. Er hat es Ingeborg Bachmann zu verdanken. Als Hans-Werner Richter, der Gruppenchef, sie einlädt, legt sie großen Wert darauf, dass auch Celan dabei ist. Mitten in die Funkstille zwischen Celan und Bachmann, kurz vor der Eheschließung Celans mit Giselle, kommt also auf Vermittlung Bachmanns der Eintritt Celans in den deutschen Literaturbetrieb zustande. Die Fotos, auf denen Celan und Bachmann auf dieser Tagung an der Ostsee zusammen zu sehen sind, zeigen einen starren, ernsten, wie in sich gefangen wirkenden Celan und eine ängstliche, fast verschreckte Bachmann. Die Lesung des aus dem entfernten Czarnowitz stammenden Juden Paul Celan bei der Gruppe 47 ist mittlerweile mythisch geworden. Während der Tagung allerdings ist sich kaum einer der Anwesenden über die literaturgeschichtliche Bedeutung dieses Auftritts bewusst. Es ist verbürgt, dass Celan neben der Todesfuge auch das in diesem Umfeld provozierende Gedicht in Ägypten liest, das Widmungs- und Liebesgedicht an Ingeborg Bachmann. In Ägypten. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser. Ruth, Noemi, Mirjam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Dass hier ein Jude spricht, ist eindeutig. Ruth, Noemi und Miriam, alttestamentarische jüdische Frauennamen, ausgesprochen vor deutschen Kriegsteilnehmern, die sich immer noch in der Lanzer-Sprache ausdrücken, 8 Jahre nach Kriegsende und nach der Befreiung der Konzentrationslager. Nur die ebenfalls anwesende Ingeborg Bachmann weiß, dass dieses Gedicht im Jahr 1948 an sie persönlich gerichtet gewesen ist. Es ist ein sehr verletzliches, persönliches, intimes Gedicht, das Celan hier vorträgt. Die Berichte darüber, wie Celans Lesung in Niendorf aufgenommen worden ist, sind sehr verwirrend. Die entscheidenden Momente schildert Celan seiner Frau so. Erster Waffengang. Lesungen, dann Stellungnahme der Kritik. Worte mit oder ohne inneren Horizont, aber zumindest gut gesagt an diesem ersten Tag. Vor den Fenstern, in 20 Meter Entfernung, das Meer. Das Meer. Ein immer neues Schenken. Um 9 Uhr abends war die Reihe an mir. Ich habe laut gelesen. Ich hatte den Eindruck, über diese Köpfe hinaus, die selten wohlmeinend waren, einen Raum zu erreichen, in dem die Stimmen der Stille noch vernommen wurden. Die Wirkung war eindeutig. Hans-Werner Richter, der Chef der Gruppe, Initiator eines Realismus, der nicht einmal erste Wahl ist, lehnte sich auf. Diese Stimme, im vorliegenden Falle die meine, die nicht wie die der anderen durch die Wörter hindurchglitt, sondern oft in einer Meditation bei ihnen verweilte, an der ich gar nicht anders konnte, als voll und von ganzem Herzen daran teilzunehmen. Diese Stimme musste angefochten werden, damit die Ohren der Zeitungsleser keine Erinnerung an sie behielten. Jene also, die die Poesie nicht mögen, sie waren in der Mehrzahl, lehnten sich auf. Am Ende der Sitzung, als man zur Wahl schritt, haben sich 6 Personen an meinen Namen erinnert. Aber dieser Bericht vereinfacht die Dinge ein wenig. Ich werde Ihnen die Einzelheiten in einigen Tagen in Paris erzählen. Celan spricht hier von seinem hohen Verständnis von Poesie und wendet sich vor allem gegen diejenigen, die er die Zeitungsleser nennt. Er wendet sich gegen den Realismusbegriff Hans-Werner Richters. Die wichtigste Erinnerung an Celans Lesung von einem der anderen Teilnehmer stammt von Walter Jentz aus dem Jahr 1976. Celan ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot und der meistinterpretierte Lyriker der Gegenwart. Als Celan zum ersten Mal auftrat, da sagte man, das kann doch kaum jemand hören. Er las sehr pathetisch. Wir haben darüber gelacht. Der liest er wie Goebbels, sagte einer. Er wurde ausgelacht, sodass dann später ein Sprecher der Gruppe 47, Walter Hilsbecher aus Frankfurt, die Gedichte noch einmal vorlesen musste. Die Todesfuge war ja ein Reinfall in der Gruppe. Das war eine völlig andere Welt. Da kamen die Neorealisten nicht mit, die sozusagen mit diesem Programm groß geworden waren. Der liest ja wie Goebbels, dieser Ausspruch wird anschließend meist Hans-Werner Richter zugeschrieben. Zwischen Paul Celan und Hans-Werner Richter liegen Welten. Von Paul Celan selbst, der sehr sensibel auf die Kontinuitäten zwischen Nazi-Deutschland und Adenauer-Republik achtet, gibt es keinen konkreten Hinweis auf antisemitische Äußerungen in der Gruppe. Er nimmt sogar engeren Kontakt zu Kollegen auf, die er auf der Tagung kennengelernt hat. Mit Paul Schalück, Rolf Schröers und auch mit Heinrich Böll entstehen Briefwechsel. Die triftigste Erklärung für die Wirkung Celans in der Gruppe ist, dass die Mehrheit der Schriftsteller der Gruppe 47 sehr auf die Vergangenheit als Soldat der Wehrmacht und die literarischen Vorstellungen im Deutschland der 50er Jahre fixiert ist. Die Literatur der Moderne, die internationalen Strömungen, sind der Gruppe 47 bis weit in die Mitte der 50er Jahre hinein sehr fremd. Und diese Gruppe ist dabei das einzige Forum jenseits der verstockten und verschmockten offiziellen Literatur der Bundesrepublik unter Konrad Adenauer. Eines steht schnell fest. Die aktuelle literarische Entwicklung geht an Hans-Werner Richter, dem Chef der Gruppe, weitgehend vorbei. Tendenziell ist er überfordert. Celan wird von ihm abgelehnt, weil ihm dessen Ästhetik von Grund auf fremd ist. Bei alledem ist es dennoch verblüffend, dass der bis dato völlig Unbekannte, sich vom Mainstream der Gruppe eklatant unterscheidende Celan erstaunlich gut abschneidet. Ilse Eichinger erhält den Preis der Gruppe 47. Auch sie eine Erzählerin mit jüdischem Hintergrund. Und Celan bekommt immerhin die dritthöchste Wertung. Er schreibt in mehreren Briefen an seine Frau, dass er Verleger kennengelernt sowie erfreulich hohe Rundfunkhonorare erhalten hat. Im Herbst desselben Jahres bereits erscheint tatsächlich sein erster Gedichtband in Deutschland. Der Cheflektor der Deutschen Verlagsanstalt hat ihn bei der Gruppe 47 kennengelernt. Wie schätzt Celan seine Erfahrungen bei der Gruppe 47 ein? Seiner Frau Giselle gegenüber ist er relativ zurückhaltend und vorsichtig. Im Brief an seinen Wiener Freund Klaus Demus aber fällt auf, wofür er sich wirklich interessiert. Mein guter Klaus, es ist zu schwer zu sagen, was ich von all dem halten soll. Es war aufregend und dennoch beinahe ganz ohne Niveau. Inge hat mich wieder sehr enttäuscht. Sie hat mich nämlich wieder verleugnet und es sogar so weit gebracht, sich gegen mich ausspielen zu lassen. Ihre Gedichte, nicht die meinen, blieben die gültigen, und sie ließ es sich lächelnd vor Glück gefallen, als die Dichterin angesprochen zu werden. Und dieser Erfolg hat nun keineswegs rein literarische Ursachen. Und dann kam sie und fragte mich, ob ich sie heiraten wolle, und kam und bat mich um einen Titel für eines ihrer Gedichte, das nun in der Literatur der Zeitung der Gruppe 47 erschienen ist. Ich fand diesen Titel. Ich griff eine ihrer Gedichtzeilen heraus und man beglückwünschte sie dazu. Sie nahm das an und freute sich. Von meiner Abreise kam sie dann für einen Augenblick auf mein Zimmer, spielte die völlig zerstörte und bettelte um ein Stückchen Zukunft. Ich schenkte es ihr. Ich war dort oben beleidigt worden. H. W. Richter, der Inge nach Hamburg gebracht hatte, sagte nämlich, meine Gedichte seien ihm auch darum zuwider gewesen, weil ich sie im Tonfall von Goebbels gelesen hätte. Nach der Lesung der Todesfuge. Und so etwas muss ich erleben? Und zu so etwas schweigt Inge, die mich zu dieser Reise mitveranlasst hatte. Ingeborg Bachmann stand nach Celans Meinung zu sehr im Mittelpunkt und inszenierte sich als Dichterin. Das scheint ihm bei der Beurteilung dieser Tagung der entscheidende Punkt zu sein. Für Celan ist die Konkurrenz zu Ingeborg Bachmann, die er als seine Schülerin empfindet, anscheinend bedrängender als das, was man später als antisemitische Tendenzen in der Gruppe 47 zu fassen versucht hat. Verblüffend aber ist die Karte, die Celan nur wenige Tage später an Demus schreibt. Der veränderte Ton hat auch etwas damit zu tun, dass Celan soeben eine erfolgreiche Lesung in Frankfurt am Main absolviert hat. Kläuschen, mein Brief war im Affekt geschrieben. Er war zum Teil ungerecht und dumm. Inge hat eine so schöne silberne Stimme. Und außerdem steht ihr der neue Mantel so gut. Celan ist keineswegs ausschließlich der große Leidende, der an seinem Schicksal schwer tragende, unverstandene Lyriker, wie er in vielen Darstellungen heute erscheint. Aber eines ist auffällig. Er reagiert auf alle kritischen und verständnislosen Reaktionen, die seine Gedichte betreffen, äußerst empfindlich. Obwohl er durchaus Erfolg hat, stehen seine Fassungslosigkeit, seine Gekränktheit, wenn ihn jemand aus Konkurrenz, aus Neid oder einfach nur aus Unvermögen links liegen lässt, sofort im Mittelpunkt. Außerdem passt es nicht so recht ins offizielle Bild, dass er viele Liebesbeziehungen unterhält, von denen man auch noch lange nach seinem Tod nichts weiß. Die Holländerin Diet Kloos Barendrecht ist Anfang der 50er Jahre eine davon. Und die anscheinend stark sexuell konnotierte Affäre mit der katholischen Österreicherin Brigitte Eisenreich eine andere. Sie beginnt kurz nach der Heirat mit Giselle und dauert 10 Jahre lang. Mit Ingeborg Bachmann hat er den Kontakt zunächst abgebrochen. Es gibt 5,5 Jahre lang überhaupt kein Treffen und keine Briefe. Umso heftiger ist die unvermutete Wiederbegegnung. Im Oktober 1957 treffen sich Bachmann und Celan auf einer Tagung in Wuppertal über Literaturkritik und es ist so, als ob ein Blitz einschlüge. Es gibt ein Gedicht von Celan, das den Titel trägt »Köln am Hof«. Ein schwer zu entzifferndes Gedicht, das aber durch die Veröffentlichung des Briefwechsels mit Ingeborg Bachmann 2009 plötzlich verständlich wird. Celan und Bachmann mieten in der Nacht des 14. Oktober, nach der Tagung in Wuppertal, ein Hotelzimmer in Köln mit der Adresse Am Hof. Und das Gedicht ist ein Echo dieser Liebesnacht. Köln am Hof. Herzzeit. Es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille. Einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns. In der Zeit danach schickt Celan Bachmann, die mittlerweile in München wohnt, fast jeden Tag ein neues Gedicht sowie glühende Liebesbriefe. Ich kann verstehen, Ingeborg, dass du mir nicht schreibst, nicht schreiben kannst, nicht schreiben wirst. Ich mach's dir ja schwer mit meinen Briefen und Gedichten, schwerer noch als bisher. Sag mir nur dies. Soll ich dir schreiben und dir Gedichte schicken? Soll ich für ein paar Tage nach München oder anderswohin kommen? Du musst verstehen, anders konnte ich nicht handeln. Hätte ich anders gehandelt, es hätte bedeutet, dass ich dich verleugne. Das kann ich nicht. Sei ruhig und rauch nicht zu viel. Paul. Das Verhältnis der beiden scheint sich umzukehren. Jetzt ist es Celan, der Bachmann mit Liebesbekundungen überhäuft. Bachmann hingegen reagiert vorsichtig, ja überfordert. Paul, vor 10 Tagen ist dein erster Brief gekommen. Seither will ich jeden Tag antworten und versäume es über dem stundenlangen verzweifelten Sprechen mit dir. Welche Abkürzung muss ich in dem Brief jetzt nehmen? Wirst du mich trotzdem verstehen? Ich bin dir dankbar, dass du deiner Frau alles gesagt hast, denn es ihr ersparen hieße doch schuldiger werden, auch sie verringern, weil sie ist, wie sie ist und weil du sie liebst. Aber ahnst du, was ihre Hinnahme und ihr Verstehen für mich bedeuten? Und für dich? Du darfst sie und euer Kind nicht verlassen. Du hast mir gesagt, du seist auf immer versöhnt mit mir. Das vergesse ich dir nie. Muss ich jetzt denken, dass ich dich wieder unglücklich mache, wieder die Zerstörung bringe, für sie und dich, dich und mich? Dass man so verdammt sein sollte, kann ich nicht begreifen. Ich wollte dir noch sagen, in Köln, dich bitten, die Lieder auf der Flucht noch einmal zu lesen. In jenem Winter vor 2 Jahren bin ich am Ende gewesen und habe die Verwerfung angenommen. Ich habe nicht mehr gehofft, freigesprochen zu werden. Zu welchem Ende? Ingeborg. Celan besucht Bachmann in den nächsten Monaten mehrfach auf Lesereisen in der Bundesrepublik und es sind tatsächlich geglückte Begegnungen. Er widmet ihr nachträglich 23 Gedichte in seinem ersten offiziellen Gedichtband »Mohn und Gedächtnis«, beglaubigt sie auf diese Weise als seine Muse. Als sie eine Lesung in Wien hat, schickt er ihr in einem Briefumschlag nur folgende Zeilen. »Du liest jetzt. Ich denke an deine Stimme.« Celan ist vom 7. bis 9. Dezember 1957 in München. Dann wieder am 28. und 29. Januar sowie am 7. Mai 1958. Diese Zeit ist der Höhepunkt in der Beziehung zwischen Bachmann und Celan. Zu Weihnachten 1957 schenkt Celan Ingeborg Bachmann eine datierte Reinschrift seiner Übersetzung von Paul Éluard's Gedicht »Nous avons fait la nuit«. »Die Nacht ist begangen. Ich halte deine Hand. Ich wache. Ich stütze dich. Mit all meinen Kräften. Ich grabe tiefes Gefurch deiner Kräfte, Stern in den Stein deines Körpers. Gütig sein, hier soll es keimen und aufgehen. Ich sage mir deine Stimmen vor, beide, die heimliche und die von allen gehörte. Aber kein Drehbuchschreiber hätte es effektvoller erfinden können. Am 19. November 1957 zieht die Familie Celan um in ihre erste, eigene, unabhängig von Giselles Familie bewohnte Wohnung. Eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung in der Rue de Longchamp. Mitten in der am heftigsten lodernden Phase der Beziehung Celans zu Ingeborg Bachmann. Dass Celan seine Familie verlassen könnte, steht nie zur Debatte. Aber er scheint zutiefst verunsichert zu sein. Haltlos. Im Januar, bevor er wieder zu einer Reise nach Deutschland aufbricht, verrät das Tagebuch Giselles etwas von der Krise. Ihr Eintrag vom 11. Januar lautet: Du warst schrecklich heute Nacht. Welcher Anteil hat der Wein? Welcher deine tatsächlichen Gedanken? Du warst kein Notbehelf für mich. Das kann ich nicht akzeptieren. Muss ich nun neben all dem Düsteren um mich auch noch glauben, dass du an meiner Liebe von Anfang an gezweifelt hast? Ich habe all die Tage so wenig klar gesehen. Heute Nacht hast du mir allzu schreckliche und falsche Dinge gesagt. Glaubst du mit der gleichen Überzeugung heute nach dem Aufwachen noch daran? Es geht hier im Tagebuch Giselles nicht nur um Ingeborg Bachmann. In diesen Tagen bricht etwas Grundsätzlicheres auf. Celan muss, in einem Zustand, der bereits vorausahnen lässt, was da noch kommen könnte, Giselle gegenüber etwas zum Ausdruck gebracht haben, dem er immer weniger standhält. Wenn er Giselle vorwirft, er sei nur ein Notbehelf für sie gewesen, holt ihn das Grundgefühl der tiefen Einsamkeit wieder ein, von dem er vor seiner Heirat öfter sprach. Als Celan dann zu seiner Reise nach Deutschland aufbricht, auf der er auch Ingeborg Bachmann wieder besucht, finden sich in Giselles Tagebuch bewegende Sätze. Gestern habe ich bis spät in die Nacht Ingeborgs Gedichte gelesen. Sie haben mich erschüttert. Ich musste weinen. Welch schreckliches Schicksal. Sie hat dich so geliebt. Sie hat so sehr gelitten. Wie konntest du so grausam zu ihr sein? Jetzt bin ich ihr näher. Ich akzeptiere, dass du sie wieder siehst. Ich bleibe ruhig. Du bist ihr das schuldig, armes Mädchen. Würdig und mutig ist ihr sechsjähriges Schweigen. In dieser Krise vom Januar 1958, die durch die Liebesbeziehung Celans zu Ingeborg Bachmann ausgelöst wird, beginnt Giselle sogar das Gedicht Curriculum Vitae der Lyrikerin zu übersetzen. Sie identifiziert sich mit ihr. Und sie erkennt in ihren Gedichten etwas von den Erfahrungen, die sie selbst mit Celan gemacht hat. Ingeborg Bachmann indes, die ihr 30. Jahr gerade hinter sich hat, weiß wohl von vornherein um die Vergeblichkeit ihrer Beziehung zu Celan. Und es spricht vieles dafür, dass es gerade diese Vergeblichkeit ist, die sie aufsuchen will. Im März 1958 widmet sie Giselle ihren Gedichtband Anrufung des großen Bären mit den Worten Pour Giselle, sous les ombres, les roses, Ingeborg. Für Giselle, unter den Schatten, die Rosen. Eine Anspielung auf ihr Gedicht Schatten, Rosen, Schatten. Ende Juni und Anfang Juli 1958 ist Ingeborg Bachmann wieder in Paris. Und es gibt zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli einige quälende, abschließende Treffen mit Celan. Und wenn sie einige Tage später an ihren Freund Hans-Werner Henze davon schreibt, fällt auf, wie schnell sich der Ton ändern kann. Es handelt sich um das rasante Gefühlskarussell einer 30-Jährigen. Ich fahre morgen hier weg, weil es nicht mehr geht, weil ich nicht mehr kann. Und weil die Arbeit auch derart unter allem leidet, dass es untragbar ist. Und ich könnte dir jetzt eigentlich mit diesem Brief sagen, dass ich komme. Aber ich kann es nun doch wieder nicht. Oder jedenfalls erst in etwa 2 Tagen, wenn sich etwas für mich sehr Wichtiges entschieden hat. Ich habe es recht schwer im Augenblick. Viele steinerne Stunden oder lähmende Aufregungen. Das sehr Wichtige, das sich für Ingeborg Bachmann hier entscheiden soll, hat seinen Beginn am 3. Juli. Am Tag zuvor, am 2., haben Celan und sie endgültig ihre Liebesbeziehung ad acta gelegt. Am 3. Juli bereits beginnt sie ihre Liaison mit Max Frisch, der zur Aufführung 2 seiner Theaterstücke nach Paris gereist ist. Dieser Sprung vom 2. zum 3. Juli 1958 von den zermürbenden letzten Gesprächen mit ihrer unmöglichen Liebe Paul Celan zu dem durchaus berechnenden Hals über Kopf mit Max Frisch, dies gehört zu den Rätseln um Ingeborg Bachmann. In der ersten Zeit ihrer Max-Frisch-Verliebung im Herbst 1958, ein Jahr nach der fulminanten Zeit mit Celan, schreibt sie jedoch schon wieder an Celan. Der vergangene Herbst drängt sich in diesen Herbst. Und noch am 23. Dezember unterzeichnet sie einen Brief an Celan mit »In Liebe, Ingeborg«. Doch bald wird eine andere Trennung zwischen den beiden erfolgen, eine endgültige, die nichts mehr mit der Liebesbeziehung und den daraus erwachsenen Wirren zu tun hat. Es ist ein noch weitaus schwerer wiegender Fall. Es geht um Celans Psyche. Thank you. Eines der letzten Gedichte, die ich geschrieben habe, aufs Auge gepfropft. Aufs Auge gepfropft ist dir das Reis, das den Wäldern den Tag wies. Verschwistert den Blicken treibt es die Schwarze, die Knospe. Himmelweit spannt sich das Lied diesem Frühling. Liedweit dehnt sich der Himmel, darunter beschirmt von der Knospe, der Ewige pflügt, der Herr. Lausche der Pflugschar, lausche, lausche, sie knirscht über der harten, der hellen, der unvordenklichen Träne. Dritter Teil. Hinter dem Schmerz. Am 15. Juni 1954 strahlt der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart ein Gespräch zwischen dem Literaturredakteur Karl Schwedhelm und Paul Celan aus. Es ist das einzige Interview geblieben, das es von Celan in Radio oder Fernsehen überhaupt gibt. Also das einzige Dokument, in dem wir seine Stimme im Gespräch hören, abseits des Vortrags seiner Gedichte. Fast scheint Karl Schwethelm das Einzigartige in dieser Situation zu ahnen. Der Name Paul Celan ist allen den Menschen, die am deutschen Gedicht Freude haben, ein fester Begriff. Es ist für uns eine besondere Freude, ihn, der in Paris lebt, einmal bei uns als Gast am Mikrofon zu wissen. Danke. Und ich möchte Sie nun, Herr Celan, einiges fragen. Fragen, die vielleicht sich auch der eine oder andere unserer Hörer im Laufe der Zeit vorgelegt hat, nachdem er Ihren Band Mohn und Gedächtnis kennenlernte. Sie sind natürlich nun durch viele Sprachen gewandert, denn in Rumänien geboren, zwar in einer deutschsprachigen Umgebung, haben Sie natürlich schon von Anfang an auch all die Reize und die vielen Eindrücke der anderssprachigen Welt in sich aufgenommen. Sie haben dann nach dem Kriege in Wien gelebt, nach einem schweren Schicksal, das ihnen die Eltern genommen hatte, und sind dann nach Paris übergesiedelt und dort nun im Umgang mit ihrer französischen Frau wird natürlich auch das Deutsche in ihrem täglichen Sprachbereich nur ein Teil sein. Ist das nicht eine gewisse Erschwerung für das Gedicht? Wenn Sie schreiben, müssten Sie ja eigentlich ganz in der Umwelt der Sprache leben, in der Sie schreiben. Ich glaube, ich verbleibe im Bereich meiner Muttersprache, also im Bereich der deutschen Sprache, die ich seit eh und je spreche. Und was nun die Gefahren des Französischen betrifft, so darf ich wohl sagen, dass ich, solange ich noch Deutsch träume, diese Gefahren gebannt weiß. Ja, also das Deutsch träumen. Sie träumen ja nicht nur Deutsch, sondern auch viele Ihrer Gedichte gehen auf Träume zurück. Sehe ich das falsch? Ja, auf Träume, auf das Märchen, das ja auch in die gleiche Domäne gehört. Ich würde sagen, meine Gedichte haben diese Ausrichtung auf das Traumhafte hin, was ja anderswo noch mit meinem unmittelbaren Schicksal zusammenhängt. Ich habe, wie Sie vorhin sagten, in einem sprachlichen Exil gelebt, also umgeben von anderen Sprachen, die ich eigentlich nie zur Kenntnis genommen habe, wenn ich auch gewisse Reize von dieser anderen Ebene her empfangen habe. Das Rumänische blieb mir von Anbeginn eine fremde Sprache, mit der ich mich nicht zu befassen brauchte, wenn ich auch durch die rumänische Schule wandern musste. Das war vielleicht doch nur eine Art Mäntelchen, das man ziemlich leicht wieder ablegen konnte, wenn man die Schule verlassen hatte. Also für mich bestand da keine Gefahr. Was nun das Französische betrifft, so ist die Gefahr natürlich größer und ich muss also in Paris eine gewisse Sprachhygiene beobachten. Das heißt, ich befinde mich in einem Gegenüber mit der anderen Sprache. Und wenn ich zum Beispiel, ein konkreteres Beispiel, wenn ich auf eine französische Wendung stoße, die mir im Deutschen nicht so gleich, also im Handumdrehen, geläufig ist, so muss ich natürlich sofort zum Wörterbuch rennen und mir mein eigenes Sprachgut wieder neu bewahren und sichern. So geht es mir. Aber aus diesem Gegenüber der beiden Sprachebenen ergibt sich andererseits eine Vertiefung des Sprachgefühls. Also auf der einen Seite die Gefahr, denn das Französische ist eine besonders starke und fordernde herrische, Sprache. Ja, fordernde Sprache, die also Recht behalten will, die ich also irgendwo auch Recht behalten lasse, indem ich ihr den Beweis ihrer Tiefe auf der Ebene der deutschen Entsprechung zu geben versuche. Aber das hat Sie natürlich nun auch dazu befähigt, Übersetzer zu sein. Ja, Sie haben ja in den letzten Jahren vieles übersetzt. Ich habe französische Gedichte übersetzt. Ich habe vor kurzem einen längeren französisch geschriebenen Essay übersetzt. Ich übersetze weiter, ich übersetze für mich selbst, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht und weil es mich mit der eigenen Sprache vertrauter macht. Das gehört nun wieder zu dieser Sprachhygiene, nicht? Aber wenn wir nur von Ihrem Übersetzen reden, dann würden wir Ihre hauptsächliche Arbeit unterschlagen, nämlich die Leistung als Dichter. Ich halte das allerdings für das Wesentlichere. Das liegt Ihnen wahrscheinlich selbst auch viel mehr am Herzen und vor die Wahl gestellt, eine Übersetzung eines fremden Romanes oder eines fremden Essays zu machen oder ein Gedicht zu schreiben, da würde Ihnen die Wahl nicht schwerfallen. Wann sind eigentlich Ihre ersten Arbeiten erschienen? Also meine ersten Arbeiten erschienen 1948 in einer seither leider eingegangenen Wiener Zeitschrift Plan, die von Otto Basil herausgegeben wurde. Da erschienen im November 1948 erschienen mehrere Gedichte von mir. Das war meine erste Veröffentlichung im deutschen Sprachgebiet. Man merkt schon hier die Anspannung, in der sich Celan befindet. Schwedheim fragt so, wie man in dieser Zeit im Westen Deutschlands fragt, wenn es um Lyrik geht. Es ist etwas Höheres, Traumverhangenes. Charakteristisch für Celan ist, dass er im weiteren Verlauf des Gespräches in frappierender Manier zu lachen, ja zu kichern anfängt. So kennt man ihn durch seine Gedichte nicht. Es entspricht auch nicht dem Bild, das später allgemein von ihm entworfen wird. Dieses Lachen versucht, die Spannung auszuhalten, in der sich Celan befindet. Es ist eine künstliche Mediensituation auf der einen, eine ihn persönlich betreffende Prüfung auf der anderen Seite. Dieses Lachen ist unverkennbar ein Ausdruck für seine psychische Verfassung, die in den nächsten Jahren immer prekärer werden wird. Auch schon in diesem Gedicht glaube ich zu bemerken, dass etwas Volksliedhaftes, Sankbares in diesen Strophen ist. Irre ich mich da? Nein, dem kann ich durchaus nicht widersprechen, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es gibt auch Gedichte, in denen das Volksliedhafte wiederkommt, wie ja so manche Erinnerung aus früheren Jahren wiederkommt. Gedichte sind ja irgendwo auch ein Wiedererinnern, manchmal sogar ein Vorerinnern. Und bei diesem Vorerinnern, wenn ich das Wort gebrauchen darf, lebt man den Gedichten irgendwie nach, damit sie wahr bleiben. Freuen wir uns, wenn wir Gedichten nachleben können. Meistens leben wir Parolen nach. Nicht immer ist das Nachleben leicht, würde ich noch hinzufügen. Manchmal gibt es düstere Wahrheiten, die sich auch behaupten wollen. Es mutet im Folgenden fast gespenstisch an, wenn Celan sein Gedicht Der Reisekamerad liest. Es handelt eindeutig vom Tod seiner Mutter, die in einem nationalsozialistischen Lager in der Ukraine umgebracht worden ist. Es handelt davon, wie derjenige, der dieses Gedicht schreibt, mit dem Tod der Mutter umgeht. Doch von diesen äußerst konkreten Ursprüngen des Gedichtes ist mit keinem Wort die Rede. Weder bei Schwedhelm noch, was umso unwirklicher wirkt, bei Celan selbst. Er geht einen Umweg über den Märchendichter Andersen. Er deutet nur an und kommt seinem Gesprächspartner damit sehr entgegen. Wollen Sie nicht aus diesem Band mal eine Probe geben, um ungefähr auch die Thematik zu zeigen, das, was Sie innerhalb der Wirklichkeit und der Überwirklichkeit anspricht als Dichter, wohin Sie mit Ihrem Ausdruck zielen? Ich glaube ja, um die Frage zu beantworten, dass jedes wahre, jedes echte Kunstwerk auch über sich hinausgreift. Einer der Räume, in die ich nun hinauszugreifen versuchte, war eben das Märchen. Nun kamen aber mit den Jahren und den Erfahrungen weitere Räume hinzu, die ich natürlich nicht heute noch nicht auf eine knappe Formel bringen kann. Vielleicht aber ergibt sich von diesem Übergangsstadium, das durch das Märchen dargestellt werden kann, durch diesen Raum des Verwunschenen, vielleicht ergibt sich von da aus für den Hörer und den Leser eine Möglichkeit der Übersicht. Darf ich nun ein kleines Gedicht aus dem Gedichtband Mohn und Gedächtnis lesen, das mir den Zusammenhang mit den voraufgegangenen, bisher unveröffentlichten Gedichten zu erhalten scheint. Gerade bei diesem Gedicht habe ich, als ich den Titel dafür suchte, mich dabei ertappt, dass es sich nun wieder um eine Kindheitserinnerung handelte, und zwar um ein Märchen von Andersen, das ich durchaus nicht in Erinnerung hatte, als ich die Zeilen dieses Gedichtes schrieb, das aber nachher, das also später, sich doch noch kundtat. Also setzte ich als Titel dieses Gedichts den Titel dieses Märchens von Andersen, wiewohl der Inhalt dieses Gedichts durchaus nicht mit diesem Märchen übereinstimmt. Ich darf vielleicht sagen, dass das Gedicht selbst von diesem Märchen ausgeht und dann seine eigenen Wege weitergeht. Ich lese dieses Gedicht, Der Reisekamerad. Deine Mutter Seele schwebt voraus, deine Mutter Seele hilft die Nacht umschiffen, Riff um Riff. Deine Mutter Seele peitscht die Haie vor sich her. Dieses Wort ist deiner Mutter Mündel. Deiner Mutter Mündel teilt dein Lager, Stein um Stein. Deine Mutter Mündel bückt sich nach der Krume Lichts. Hier ist auch in 6 Zeilen einmal die märchenhafte Welt, die Traumwelt und darüber hinaus aber auch eine von sehr starken Reizen des Wirklichen durchdrungene Ausdrucksweise zu finden. Es ist nicht nur Traumwelt, sondern ich habe den Eindruck, dass dieses Gedicht in einem sehr sublimierten Sinne auch modern ist, dass Schichten darin zu finden wären, wenn man es genau untersuchte, die einfach nur um die Mitte des 20. Jahrhunderts uns gedanklich präsent sind. Oder empfinden Sie es als abgelöst von dieser Zeit? Ich empfinde es durchaus nicht als abgelöst von dieser Zeit. Und auch nicht, so merkwürdig das auch für manche Ohren klingen mag, ich halte es auch nicht für wirklichkeitsfern, im Gegenteil. Aber wie Sie vorhin sagten, bei dieser unserer Wirklichkeit handelt es sich ja um ein vielschichtiges Gebilde, wo verschiedene Schichten freigelegt sein wollen durch das Gedicht. In diesem Sinne halte ich also das Gedicht für zeitgenössisch und wirklichkeitsnah. Noch hält Celan eine zwar prekäre, aber doch einigermaßen stabile Balance. Im Laufe der 50er Jahre registrierte immer sensibler die Wiederkehr der Nazitöne in Westdeutschland, vor allem auch die antisemitischen Tendenzen. Das vermischt sich mit seinem Dichtertum. Bald wird er die russische Dichterin Marina Tsvetaeva mit dem Satz zitieren: Alle Dichter sind Juden. Celan versteht seine Gedichte nicht zuletzt auch als Grabinschriften für seine von den Nazis umgebrachte Familie, vor allem für seine Mutter. So sind für ihn auch die üblichen Machenschaften des Literaturbetriebs mit ihren hämischen, konkurrenzlerischen, neidischen Stimmen direkte Angriffe auf seine Person. Celan kann sich nicht einfach dadurch retten, indem er erkennt, dass dies die üblichen Mechanismen sind, die üblichen Intrigen und Kämpfe der Seilschaften. Er kann nicht einfach abwinken. Er ist Überlebender des Massenmords an den europäischen Juden. Und das Bewusstsein dafür wird mit jeder neuen Zeitungskritik aktualisiert. Höhepunkt ist eine erschreckend ignorante Rezension Günter Blöckers im Tagesspiegel vom 11. Oktober 1959. Celan empfindet sie völlig zu Recht als antisemitisch. Celans Verse sind vorwiegend grafische Gebilde. Ihr Mangel an dinghafter Sinnlichkeit wird auch durch Musikalität nicht unbedingt wettgemacht. Celan hat der deutschen Sprache gegenüber eine größere Freiheit als die meisten seiner dichtenden Kollegen. Das mag an seiner Herkunft liegen. Der Kommunikationscharakter der Sprache hemmt und belastet ihn weniger als andere. Freilich wird er gerade dadurch oftmals dazu verführt, im Leeren zu agieren. Günter Grass hat in seiner Zeit in Paris von 1956 bis 1959 regelmäßigen Kontakt mit Paul Celan und spricht von einer schwierigen Freundschaft. Er erinnert sich, dass Celan von jeder Reise in die Bundesrepublik beschädigt zurückkam. Grass stellt die Empfindlichkeit Celans, was seine Gedichte anbelangt, stark heraus. Vor allem seine Inszenierungen, wenn er Gedichte selbst vortrug. Grass war bei Celans Lesung noch nicht in der Gruppe 47, aber er vollzieht nach, dass Celan für seine Generationsgenossen in Deutschland etwas befremdend Priesterliches gehabt haben muss. Das Merkwürdige ist, dass er natürlich dieses Bild des Priesterlichen sich das selber stilisiert hat. Wenn er etwas vorlas, das war zum Weglaufen. Schrecklich. Mit Kerzen anzünden. Eine wirklich verschmokte Stimmung, die er selber herstellte. Und das war so sein Programm. Er sah den Dichter als Seher. Und dann ist der Schritt zum Priester und zum, eben diese Stefan-George-Weihe, ist da naheliegend. Er konnte sich durchaus auch als Darsteller begreifen und merken, dass die Darstellung nicht bei mir ankam. Natürlich ist, wenn jemand sich als wie Stefan George, dann stellt er ihn dar. Und in der Zeit, meiner Meinung nach, auch das habe ich zu ihm gesagt, ist die Art und Weise, wie er die Texte gelesen hat, wie er sich darstellt, das würde seinen Gedichten widersprechen. Das war wahrscheinlich das stärkste Argument. Ja. Denn darin war er interessiert. Aber er war ein miserabler Interpret seiner Gedichte. Das hat auch mit dazu beigetragen, dass er bei der Gruppe 47 mit der Lanke, die waren nun besonders ausgenüchtert. Ne? Und die mochten also so etwas, davon hatten sie nun alle die Nase voll. Roland Reuss, der Heidelberger Germanist und herausragender Celan-Exeget, kann sich da sogar ein bisschen in Grass hineinversetzen. Celan musste für die deutschen Zeitgenossen befremdlich wirken. Ich glaube, man macht sich da heute auch so ein bisschen falsche Vorstellungen. Der kam halt wirklich aus der Provinz. Das heißt, das, was die Typen in Berlin dann, sagen wir mal, in den 20er, 30er Jahren als alte Suppe oder so gelöffelt haben, ja, das war für den zum Teil alles noch, was er sich Sorgen machen musste. Man muss schon sehen, dass die Frühzeit von Celan eigentlich mit einer Zeitverzögerung ist. Er dichtet auch auf eine Weise, die vor 20, 30 Jahren, es gibt schon sozusagen individuelle Sachen, die spezifisch sind, aber eigentlich ist die Art der Dichtung schon längst überholt. Ende der 50er erreichen auch die Angriffe Claire Golls, der Witwe des Lyrikers Ivan Goll, ihren Höhepunkt. Es ist eine perfide Verleumdungskampagne, in der die Goll-Witwe Celan des Plagiats beschuldigt. So etwas ist immer Schmieröl für den Literaturbetrieb. Und obwohl sich alle seine Freunde sofort hinter ihn stellen, obwohl er den Georg-Büchner-Preis, den höchsten deutschen Literaturpreis, zugesprochen bekommt, obwohl die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ein Gutachten in Auftrag gibt, das ihn vollkommen entlastet, Celan verkraftet die Anwürfe nicht. Er fühlt sich von allen Seiten verfolgt, gerade auch von seinen Freunden. Es ist ein Warnsystem, in das er sich hineinsteigert. Am erschütterndsten ist dies im Briefwechsel mit Klaus Demus zu verfolgen, dem lange Zeit vielleicht engsten Freund im deutschsprachigen Raum. Nach einem Besuch in Paris im März 1962 und einer Abweisung im April schreibt Demus einen Brief, der von der Verzweiflung eines Freundes kündet. Mein lieber, mein geliebter Paul, wenn du mich lieb gehabt hast in so vielen Jahren, wie ich's ja weiß, wenn du meine Liebe gespürt hast, dann gib diesem Brief, dem schwersten meines Lebens, so viel Gehör, als du kannst. Ich habe dir das Äußerste, das Allerletzte zu sagen. Ich schwöre es dir, dass es allein aus mir kommt, dass niemand mich beeinflusst hat, dass ich allein von mir zu dir spreche. Alles hängt davon ab, dass du mir das glaubst. Was ich zu sagen habe, kannst du mir wohl nicht glauben. Es geschähe denn ein Wunder. Weil diese winzigste Chance besteht, die letzte und äußerste, die meiner Freundschaft zu dir aufgegeben ist, habe ich es zu sagen. Paul, ich habe den entsetzlichen, ganz gewissen Verdacht, dass du an Paranoia erkrankt bist. In dem umfangreichen Briefwechsel zwischen Celan und seiner Frau Giselle ist detailliert nachzulesen, wie Celans Krankheit offen ausbricht. Seine Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken werden genau mitgeteilt. Die erste akute Attacke wird vom 31.12.1962 bis zum 17.01.1963 in Épinay-sur-Seine behandelt. Nachdem Celan bei der Rückfahrt aus dem Skiurlaub einer zufällig mit im Abteil sitzenden Frau den gelben Schal wegriss, weil er ihn für einen Judenstern hielt. Es folgen psychiatrische Behandlungen in Les-Vésinets vom 8. bis zum 21.05.1965, danach mehr als ein halbes Jahr vom 28.11.1965 bis zum 11.06.1966 in Garches, Suresnes und Sainte-Anne, nach einer Zwangseinweisung, weil Celan in einem Wahnzustand Giselle mit einem Messer töten wollte. Vom 13.02. bis zum 17.10.1967 ist er wieder in Sainte-Anne, nach einem fast tödlichen Selbstmordversuch am 30. Januar. 5 Tage, nachdem er im Pariser Goethe-Institut zufällig Claire Goll begegnet ist. Zuletzt wird er vom 15.11.1968 bis zum 3.2.1969 in Épinay-sur-Orge behandelt. Im April 1970 sucht er dann den Freitod in der Seine. Man sollte den späten Celan allerdings keineswegs ausschließlich im Wissen um seine psychiatrischen Behandlungen begreifen. Wenn man sich auf diese Texte einlässt, eigentlich bis in die späten Aufzeichnungen rein, dann sehe ich eigentlich als sich durchhaltendes Element ein unglaublicher Wille zur Präzision. Wenn man sieht, etwa die Erfahrung, die er gemacht hat, auch in der psychiatrischen Behandlung, die führen ja dann unmittelbar dazu, dass er anfängt, psychiatrische Literatur zu lesen. Dann kommt etwa so ein Ausdruck wie Kommissur, ja, das ist die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften, auf einmal in so ein Gedicht rein. Ja. Das heißt, es wird sofort wiederum reflektiert, zum Gegenstand eigentlich poetischer Beschäftigung gemacht und nicht einfach nur erduldet. Und dieses Produzieren ist eines, was von der ersten Entwurfsschicht bis zum letzten Text, den er dann sozusagen in den Druck gibt, immer präzise ist. Also ich glaube, man kann das gut beschreiben. Und diese Präzision ist nicht die, also um das nochmal klar zu sagen, eines Gestörten, der irgendwie nicht so richtig weiß, was er da eigentlich macht, oder Verfall, man sieht dann den Verfall oder so, das kann ich so gar nicht sehen. Dazu sind die Gedichte zu präzise konstelliert in ihrer Semantik. Ich finde, er hat eigentlich eher aus dieser Krankheit heraus, und das würde dann eher in der Freudsche Theorie halt passen, unglaublich sublimierende Effekte erzeugt. Ja? Also er hat versucht, damit konstruktiv umzugehen. Man kann 2 Fotos nebeneinander legen. Das Hochzeitsfoto am Rathaus des 5. Arrondissements mit einem lockeren, coolen Ceylan und einer glücklichen, offenen Giselle. Und ein Foto, das bei einer Ausstellungseröffnung von Giselle am 21. Mai 1964 in Hannover entstanden ist. Sie hat einen starren Blick, das Haar ist straff gescheitelt, das Lächeln wirkt angestrengt. Sie wirkt versunken. Woanders. Dicht neben ihr steht Ceylan. Er hat den Kopf gesenkt und scheint untergründig zu lächeln. Ein bisschen verzerrt. Merkwürdig verstohlen. Die Augen schauen direkt in die Kamera, aber durch die Perspektive tritt vor allem die hohe, sich bis zu einem fast unkenntlichen Haaransatz hinziehende Stirn in den Vordergrund. Der Gegensatz ist frappierend. Die abwesende, unbewegliche Giselle und der eigenartig grimassierende Ceylan, der zwischen dem Stolz auf den künstlerischen Erfolg seiner Frau und dem grundsätzlichen Gefühl, hier völlig fehl am Platz zu sein, zu vermitteln versucht. Es ist ein weiter Weg, den die Lyrik Ceylans im Laufe der Jahre zurücklegt. Ein weiter Weg von den zum Teil zarten und postromantischen, den Schmerz bilderreich benennenden Liebesgedichten des Beginns. Die Hand voller Stunden, so kamst du zu mir. Ich sprach, dein Haar ist nicht braun. So hobst du es leicht auf die Waage des Leids. Da war es schwerer als ich. Das Romantische, das Surrealistische, das Verspielte und Bilderreiche wird Stück für Stück zurückgenommen, bis in den 60er Jahren die Worte selbst, auf ihre Einzelbestandteile reduziert, aus sich heraus zu sprechen beginnen. Cello-Einsatz von hinter dem Schmerz. Die Gewalten nach Gegen Himmeln gestaffelt, wälzen Undeutbares vor, Einflugschneise und Einfahrt. Der erklommene Abend steht voller Lungen geäst, zwei Brandwolken Atem graben im Buch, dass der Schläfenlärm aufschlug. Etwas wird wahr, zwölfmal erglüht, das von Pfeilen getroffene drüben, die Schwarzblütige trinkt des schwarzblütigen Samen. Alles ist weniger, als es ist. Alles ist mehr. In den Hochmooren des Schwarzwalds, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Landschaft der Bukowina aufweisen, stößt man auf botanische Zeugnisse, die wie Worte aus Gedichten Ceylans wirken. Er war häufiger in Freiburg und äußerte jedes Mal den Wunsch, ein solches Moor zu besuchen. Liest man heute die Erklärungstafeln im Horbacher Moor, führt dies ins Vorfeld von Gedichten. Anmooriger Fichtenwald. Zwischen Torfmoospflastern gedeihen Rippenfarn, Waldbärlapp und herzförmiges Zweiblatt. Im Hintergrund Fieberkleesumpf. Zögernder Wasserabfluss bewirkt die Bildung flachmoorartiger Quellsümpfe mit Fieberklee, Blutauge und Sumpfpipau. Roland Reuß hat sich vor allem mit dem Spätwerk Ceylans befasst. Man hat dann zunehmend den Einfluss von Fachsprache. Das heißt, es gibt die Tendenz bei Ceylan, sich in Wörterbücher zu vertiefen, aus der Bergmannsprache, aus der Eisforschung, Glaziologie, aus der Gletscherforschung, aus diesen ganzen Randbereichen, die man normalerweise im Bereich der Dichtung gar nicht vermutet. Und insofern sind diese Gedichte auch immer sowas wie Provokation, seinen Wortschatz zu erweitern. Und zwar in jeder Hinsicht, syntaktisch, in der Frage, welche Weltvorstellung wird transportiert mit diesen Sachen, aber auch eben auf dem lexikalischen Niveau. Und insofern muss man dann eben gucken, Kluftrose ist ein Messinstrument für Geologen, was eben aussieht wie ein Kompass, daher die Rede von der Rose. Aber es ist eben nicht einfach so, wie man bei Gadamer dann manchmal liest, so eine lutherische Vorstellung, die Rose, die aus dem Abgrund blüht. Ja, das ist, kann man als Metapher im Hintergrund natürlich haben, aber man muss gleichzeitig auch sagen, vielleicht ist so ein Wort Anlass dazu, meiner eigenen Beschränktheit erstmal inne zu werden. Celerns Bibliothek ist äußerst aufschlussreich. Der Lyriker hat bei seinen Lektüren häufig Wörter angestrichen, die sich dann in seinen Gedichten finden. Seltene, auffällige oder bildhafte. Es ergeben sich unerwartet konkrete Bezüge. Aus Brehms Tierleben etwa entnimmt Celan die Bezeichnungen für Lebewesen wie Steindattel, einer Muschelart, oder Lungenqualle. Diese Wörter tauchen als Chiffren, die einen neuen Assoziationshorizont erschließen, in Gedichten von ihm wieder auf. Besonders fruchtbar ist die Lektüre von Jean Pauls Campa Natal und Arno Schmidts Leviathan. Hier schreibt sich Celan viele Wörter heraus, die ihm unverbraucht scheinen, die er in seiner Lyrik neu intonieren kann. Bei Jean Paul finden sich Wörter, die Tausende von Celan-Exegeten in aller Welt bisher in ihrer Rätselhaftigkeit ins Schwitzen gebracht haben. Wörter wie Schneegarn, Sprachgitter, Schlafkorn oder Nebenerde. Bei Arno Schmidt streicht Celan in ähnlicher Weise Wörter an, die sich dann in völlig anderer Umgebung und oft auch in anderer Form in seinen Gedichten wiederfinden. Aus Arno Schmidts Aufzählung Gries, Gestein und Hartwuchs wird bei Celan Hartwuchs im Herzen. Bei Arno Schmidt steht am hellen Mittag, warm und dicht, grünlich vom verwischten Pflanzengeleucht. Bei Celan wird daraus atemgeflecktes Geleucht. Bei Arno Schmidt heißt es, lange Schatten hingen verrenkt im schweigenden Geklüft. Bei Celan gibt es dann ein Sterbegeklüft. Aber auch konkrete medizinische Begriffe können in Gedichten oszillieren. Rautengrube zum Beispiel, Seepurpur oder Hirnmantel. Das Gedicht »Nah im Aortabogen« ist gar auf der inneren Umschlagseite des Bandes »Der Körper des Menschen« von Adolf Faller im Stuttgarter Thieme Verlag niedergeschrieben, einem Buch, das etliche Termini für Gedichte bereitgehalten hat. Für Roland Reuss hat die Radikalisierung von Celans Sprache eine große politische Dimension. Man muss sich dabei nur vor Augen führen, dass eine Analyse, die etwa aus der historischen Entwicklung der Jahre 33 bis 45 resultiert bei ihm, ganz klar in die Frage der Standardisierung, der Apparatisierung und damit dann für ihn auch der Todesmaschinen gerät. Das heißt sozusagen die Wendung gegen das Individuelle, die damit einhergeht, das Auslöschen des Individuellen, ja, das Typisieren, das Sortenmäßige, Rassenmäßige und so weiter, heißt ja immer, dass ich mich dagegen sperre, das Individuelle überhaupt zu respektieren. Ich will es weghaben. Ja. Ich habe, wie er dann manchmal sagt, euphorisierte Zeitlupenchöre. Tolles Bild. Ja. Eigentlich immer sowas, wo man in der Masse eigentlich aufgeht. Und die Masse ist kodiert in diesem Kosmos mit etwas, was mit den Todeslagern in seiner Vorstellung ganz eng zusammengeschlossen wird. Und die Wendung jetzt dagegen, poetologisch, ist die, dass man konsequent eigentlich auf den Ausdruck von Individualität setzt. Auch in der Gefahr, dann möglicherweise nicht verstanden zu werden. Daher kommt auch sozusagen das Politische in dieser Lyrik. Das ist nicht direkt ausgesprochen, so wie bei Brecht, sondern das Politische, sagt er, fängt bei jedem Einzelnen an. Bei jedem Einzelnen, indem er sich konditioniert, eigentlich nur noch in so einer Reizreaktionsmaschine zu arbeiten. Keine Reflexion mehr stattfindet, keine Spiritualität mehr da ist. Und eben eine völlig entindividualisierende Tendenz zur Geltung kommt. Der Schnee, das Weiß, das Eis. Da, wo das Lebbare nicht mehr aufzufinden ist, gibt es einen geheimen Umschlag, sucht sich das Leben einen neuen Fluchtpunkt in der Sprache. Diese Sprache schafft eine neue Wirklichkeit. So wie es Celan 1958 sagt. Wirklichkeit ist nicht. Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein. Das Unmögliche als bewohnbarer Ort, den die Sprache schafft. Diese Vorstellung nimmt im Lauf von Celans Werk und Leben immer konkretere Formen an. Das Gedicht »Weggebeizt« ist auf diese Weise als eine Poetik Celans zu lesen. Celan hat es auf einer legendär gewordenen Lesung im Auditorium Maximum der Universität Freiburg am 24. Juli 1967 vor 1200 Zuhörern öffentlich vorgetragen. Weggebeizt vom Strahlenwind deiner Sprache das bunte Gerede des Anerlebten, das hundertzüngige mein Gedicht, das Genicht. Ausgewirbelt, frei, der Weg durch den menschengestaltigen Schnee, den Büßerschnee zu den gastlichen Gletscherstuben und Tischen. Tief in der Zeitenschrunde beim Wabeneis wartet ein Atemkristall, dein unumstößliches Zeugnis. In diesem Gedicht hebt sich Celan nicht nur einfach von der Umgangssprache ab, von den falsch gewordenen, handelsüblichen Wörtern, die fremdbestimmt sind. Er sucht nach seiner eigenen Sprache, nach seinem, wie es heißt, unumstößlichen Zeugnis. Es gibt aber Worte, die in ihrer Fremdheit als erstes ins Auge fallen: Büßerschnee, Gletscherstuben und Tische, Wabeneis. Celan besaß ein Buch aus der Sammlung Göschen in der zweiten Auflage von 1895, Physische Geographie von Sigmund Günther. Es zeigt auffällig viele Lesespuren und wir finden hier auch das Wort Büßerschnee. Ein besonderer Typus des Binneneises ist der chilenisch-argentinische. Schneefelder sowohl wie Gletscher zeigen sich aufs Äußerste zerklüftet, in eine Menge hoher, sonderbar geformter Säulen zerlegt, welche die Neuspanier als Nieve Penitente, Büßerschnee, bezeichnen. Und wir finden hier auch etwas über die gastlichen Gletscherstuben und Tische. Oberflächliche Abschmelzung hat auch zur Folge, dass rings um ein durch darüber gelagerte Felsstücke gelagertes Flächenstück das Eis sich verzehrt, so dass endlich nur noch ein Gletschertisch mit schmalem Eisfuße übrig geblieben ist. Die mehrfach erörterte Frage, ob sich im Innern eines Gletschers Wasseransammlungen, sogenannte Gletscherstuben, bilden könnten, ist noch nicht als spruchreif zu erachten. Es gibt auch die Stelle, wo in Sigmund Günthers Physischer Geographie das Wabeneis beschrieben wird. Anders verhält es sich mit den eigentlichen Eishöhlen oder Eisgrotten im Inneren der Berge, deren Eis ein eigentümlich löcheriges Aussehen hat. Alveolarstruktur, Wabeneis. Wie geht man mit diesen späten Gedichten Celans um? Mit Gedichten, die sich nicht sofort erschließen, die auf Kenntnisse verweisen, die sich der Leser erst aneignen muss. Die ganze Poetik Celans, und zwar von den frühen Sachen bis in die Spätzeit, ist eine Poetik der freien Kommunikation. Also die sich nicht erzwingen lässt, die auch nicht konditioniert ist. Und die auch nicht sozusagen abzurichten ist, etwa indem man sagt, jetzt, wenn wir 50 Celan-Gedichte, dann müssen wir es 51 auch verstehen, weil da kennen wir die Methode. Ja? So funktioniert das eben gerade nicht. Es ist eine ganz, glaube ich, zentrale Frage auch des Respektes vor anderen, dass man Verstehen nicht zu erzwingen versucht. Ja? Es muss sich geben. Das ist so eine hölderlinsche Wendung, dass eigentlich die wichtigen Sachen im Leben nicht erzwungen werden können, sondern dass sie sich geben. Das haben wir eigentlich zunehmend verlernt, beziehungsweise die ganze Gesellschaft läuft darauf hinaus, dass die Sachen konditioniert werden. Das heißt, es sind alles nur noch Schalter. Man legt einen Schalter um und egal, ob das Verstehen ist oder die Lampe, die man anmacht, soll immer nach demselben Mechanismus ablaufen. Und das ist eine extreme Reduktion auch von Lebenswirklichkeit, die dabei ist. Roland Reuss spricht von herausgehobenen Momenten, die man bei Celan erleben kann. Es gibt Augenblicke, wo man auf einmal sowas wie eine Epiphanie von Verständnis hat. Und vorher stand man 5 Jahre davor und hat es nicht verstanden. Also zum Beispiel so ein Gedicht von Ungeträumten geätzt. Da habe ich 3-4 Jahre habe ich mir gedacht, was soll das eigentlich? Da steht ein Atemkristall. Was soll eigentlich dieser Käse? Also wie kommt man da drauf? Und man denkt da und blickt nach und so weiter. Dann habe ich irgendwann mal begriffen, dass eben in diesem Zyklus, der ja von seiner Frau mit Grafiken begleitet war, wir nebendran eine Strichätzung haben. Und das ist ja ein Verfahren der Negativität. Und auf einmal, also wenn man dann drüber meditiert, und das kann man nicht erzwingen, auf einmal war mir klar, der redet vom Traum. Das ist wie, ich ätze den Traum heraus, indem ich das Ungeträumte wegnehme. Das ist auch ein Glücksgefühl. Auch der Lyriker Ernest Wiechner, der mit Celan einen gemeinsamen rumänischen Horizont teilt, hat persönliche Erfahrungen mit dem Spätwerk von Celan gemacht. Das Gedicht »Bei Brancusi zu zweit« nimmt Bezug auf einen Besuch bei dem rumänischen Bildhauer Brancusi in Paris. Bei Brancusi zu zweit. Wenn dieser Steine einer verlauten ließe, was ihn verschweigt. Hier, nahe bei, am Humpelstock dieses Alten, tät es sich auf, als Wunde, in die du zu tauchen hättst. Einsam, fern meinem Schrei, dem schon mit behauenen Weißen. Ich habe mir das angeschaut mal vor Jahren, diese Plastik von Brancusi, und zwar die steht in einer Stadt. Und dieses Ensemble, das Brancusi gilt als der bildende Künstler, der unendlich reduziert gearbeitet hat, also fast wie Paul Celan als Dichter, der Künstler, der eben nur noch eine abstrakte Form in den Raum gestellt hat. In diesem Fall, in diesem Ensemble, ist das Gegenteil der Fall. Da bezieht er eine orthodoxe Kathedrale in sein Plastikensemble ein. Also er widmet das Ganze dem Andenken an die Helden des Ersten Weltkriegs. Da macht er politische Kunst, macht er, sagen wir in Anführungsstrichen, Staatskunst. Und da leugnet sozusagen die Anlage und die Zuschreibung, die politische Zuschreibung dieses Ensembles, die reduzierte Form des Einzelobjekts. Und da wird in einem kleinen Gebilde ein großer Raum geöffnet, über den man lange reden kann und lange nachdenken kann. Es ist ein existenzieller Text, es ist ein Text, der kunstphilosophisch zu lesen ist, es ist ein Text, der politisch zu lesen ist. Das ist dann schon erstaunlich, dass so viel miterzählt wird und mitgedacht wird in einem Gedicht. Die langsame, stetige Verkarstung der celanschen Sprache von Mohn und Gedächtnis bis zu den letzten Gedichten in Lichtzwang und Schneepart legt das Augenmerk auf das Abseits. Auf, wie der Titel eines Gedichtes lautet, Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt. Die Entwicklung von den Wortblüten zu den Wortresten trägt den zeitgeschichtlichen Wortverläufen Rechnung. Von immer mehr Seiten her wird den Worten ihre Authentizität geraubt. Der mediale Durchschuss zerstört den Bedeutungshof immer stärker, bis zur Lückenlosigkeit. Dagegen sperren sich Celans Worte. Sie igeln sich ein. Der romantische, der surrealistische, der moderne Traum um die Worte wird radikal zurückgenommen. Pflöcke aus der Wissenschaftssprache, aus vergangenen Sprachen, aus der unliterarischen Benennung ragen aus den Gedichten und schützen sie vor dem trauten Verstehen. Das Jüdische, das Mystische, das Vordringen bis in des Wortes ursprünglichste Bedeutung führen dazu, dass sich das Lebendige verkristallisiert. Stein, wo du hinsiehst. Stein, heißt es einmal. Die Assoziationsfäden zwischen den einzelnen Worten im Gedicht werden immer dünner. Jedes von ihnen scheint sich seine eigene Schutzzone zu schaffen. Jedes einzelne schafft sich sein eigenes Schloss und seinen eigenen Schlüssel. Dahinter verbirgt sich ein Terrain, in das sich das Lebbare zurückgezogen hat. Kaum noch auffindbar. Das Gedicht muss im landläufigen Sinn immer unverständlicher werden, um sich möglich zu machen. Die einzige Chance, die Literatur für Celan hat, liegt in dieser Unverständlichkeit. Celan hat die Moderne, das bürgerliche und spätbürgerliche Ich in all ihren Verästelungen nachgezeichnet und ist ihr bis ans letzte Ende gefolgt. Seine Gedichte stehen im 20. Jahrhundert da wie ein Monolith. Doch die Subjektivität, die sich in Celans Gedichten ausdrückt, hat in sich bereits alle Formen aufgesogen. Und hinter all diesen Formen schimmert etwas durch, was sich noch bewahrt hat. Das Leben in der Literatur. Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt. Wenn der Eisvogel taucht, sirrt die Sekunde. Was zu dir stand an jedem der Ufer, es tritt gemäht in ein anderes Bild. Also man hat, wenn man die Tonbandaufzeichnungen, die gemacht worden sind von den Celan-Vorträgen, von eigenen Gedichten, hat man sehr oft die Wahrnehmung, dass man das Gedicht gar nicht kennt. Und zwar deshalb, weil eigentlich alle formalen Strukturen, die das Gedicht in der Typografie aufweist, indem wie es vorträgt, fast gar nicht zum Ausdruck kommen, beziehungsweise ganz andere Sachen dann zum Ausdruck kommen. Die Frage etwa, woran erkenne ich beim Sprechen eine Strophengrenze? Woran erkenne ich beim Sprechen eine Versgrenze? Sehr häufig wird über diese ganzen formalen Grenzen im Sprechen von Celan selber hinweggelesen. Und zwar eben auf einer ganz eigentümlich monotonen Sing-Sang-Stimme, die, was im Grunde Magisches dann auch gewinnen will, ja, es ist so, wie wenn man irgendwie zu einem Meditationslehrer geht und der immer auf einer Tonhöhe sozusagen Sprache produziert. Das hat mich eigentlich immer interessiert. Warum ist das eigentlich so? Und ich habe dann immer mehr das so versucht zu erklären, dass es im mündlichen Vortrag der eigenen Gedichte ja etwas gibt, was es in der Schrift nicht gibt, nämlich die Präsenz der Stimme. Stimmen Nacht durchwachsen, Stränge, an die du die Glocke hängst. Die Stimme ist die Statthalterin des Individuums in der Sprache. Das ist insofern plausibel auch wenn man so will, physikalisch plausibel, weil wir wirklich sagen können, jedes Wort, jede grammatische Einheit, und zwar die ist irgendwie völlig unindividuell, weil die findet sich im Lexikon, in der Grammatik. Aber wie jemand intoniert und wie er spricht, die Stimme selber, das ist sowas wie ein Fingerabdruck. Und insofern kommt an der Stimme das Individuum zum Ausdruck. Das heißt, die Struktur des Gedichtes, die eine dienende Funktion hat, um die Kommunikation zu ermöglichen, ist in dem mündlichen Vortrag des Gedichtes überhaupt nicht mehr so stark relevant. Weil ich bin in der Stimme sowieso schon präsent und jemand anders kann mich hören, mich als Person, Paul Celan. An Celan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das eben an sehr vielen Tonbandaufzeichnungen eben erkennen können. Und die sind extrem befremdlich, wenn man alleine von der Leseerfahrung in den Büchern kommt. Ja, sie sind wie aus einer anderen Welt. Stimmen, vor denen dein Herz ins Herz deiner Mutter zurückweicht. Stimmen vom Galgenbaum her, wo Spätholz und Frühholz die Ringe tauschen und tauschen. Singulär ist er. Deshalb, weil von ihm kein Weg irgendwo hinführt. Also da ist nicht anzusetzen, wo er aufgehört hat. Da kann keiner kommen und mit Paul Celan anfangen. Man kann neben Paul Celan anfangen. Man kann das im Bewusstsein dessen, was der gemacht hat und wie er es gemacht hat, kann man heute auch wieder Gedichte schreiben. Nur lässt sich das von niemand anderem weiterschreiben. Da hat es Versuche gegeben, die sind aber jämmerlich gescheitert. Das wird dann fadenscheinig und das ist sofort das Epigonale zu erkennen und verstimmt einen auch sofort. Weil hier kommt ja noch hinzu, dass diese Reduktion nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine existenzielle Überlegung ist. Und diese Existenz und damit die gleiche Berechtigung hat ein Zweiter nicht. Stehen. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft. für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein. Mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache. Die Hand voller Stunden, so kamst du zu mir. Eine lange Nacht über Paul Celan von Helmut Böttiger. Es sprachen Daniel Minetti, Stefan Konarske, Kathleen Gavlich, Wilfried Hochholdinger. Ton Andreas Narr, Regie Rita Höhne, Redaktion Monika Künzel.